Quasselstrip. Hallihallo und herzlich willkommen zum Quasselstrip Podcast, dem Anime Podcast Deutschlands über Anime halt mit großartigen Gästen, mit dem großartigen Columbo. Hallo. Dem großartigen Vulpex aka Georg. Hallo. Und das freut mich besonders, den großartigen Pictomundi. Hallo. Wieder die ganz normale Laberrunde zum Einstieg. Was habt ihr als letztes gesehen? Wer möchte anfangen? Keiner möchte anfangen. Ich weiß nicht, soll man einfach so gehen, wie man hier von oben nach unten spricht? Lasse, Columbo, Picto und dann ich, oder? Ja, machen wir das so halt. Ja, dann fängst du an. Ja, dann fange ich halt an. Ja, also laut meiner Mal-History, mehr kann ich auch nicht mich dran erinnern. Ist einfach zu lange her, als wir das letzte Mal aufgenommen haben. Ist das letzte, was ich tatsächlich gesehen habe, die zweite Staffel von JoJo, Stargast Crusaders. Und ich war ziemlich enttäuscht, muss ich sagen. Also ich fand ja die erste Stargast Crusaders war in Ordnung, hat so halbwegs unterhalten. Aber die zweite war halt dasselbe wie die erste, bloß schlechter einfach. Es war einfach immer dasselbe Schema, immer dieselben Gags, immer dieselbe Art von Kampf und alles. Und es war so einfach so langweilig. Und das Finale war extrem enttäuschend, muss ich sagen. Weil, also wenn man es mal vergleicht mit dem Part 1 und Part 2 von JoJo, da war einfach viel mehr, weiß nicht, mehr Abwechslung drin, mehr Spannung drin. Und hier war das halt alles so auf dem Niveau, ja, er ist der Stärkste und Beste und gewinnt. So, das war einfach, weiß nicht, enttäuschend. Ich hoffe, der nächste Part klingt ein wenig so, als wäre das sehr stark Fanservice für diesen einen Typen gewesen. Es wäre sie dafür ausgelegt. Und das ist, so klingt es gerade so. Das wäre so typisches Fanservice. Er ist der Stärkste, alles ist toll, alles ist more of the same. Ja, weiß nicht. Auch nicht also, so spannend. Es ist halt auch echt, also das sagen ja auch die meisten JoJo-Fans, dass der Part, also Part 3 ist, das ja zu lange ist und es ist er halt wirklich und ich weiß nicht, ich kann nicht empfehlen zu schauen, also das ist das Problem. Ich weiß nicht, inwiefern die anderen Parts darauf aufbauen. Ja, also in den nachfolgenden Parts, da hat man weiterhin die ganzen Stands, also das hat in Part 3 halt seinen Ursprung und da müsste man in den nächsten Parts halt wissen, was Stands sind und so weiter und so fort. Ja. Also müsste man es halt für den Kontext wissen, aber ansonsten weiß nicht. Ja, ich glaube, man muss es nicht unbedingt wissen, auch wenn der vierte Part dann deutlich kreativer mit den ganzen Stands und deren Einsatzmöglichkeiten umgeht. Ja. Klingt so, als müsste man nur kurz lesen, was sie neu eingeführt haben an. Ja, also soweit ich mich erinnern kann, nutzt zum Beispiel Part 4 jetzt nicht so viel aus Part 3. Also ich denke, Part 4 fängt dann wieder mehr oder weniger neu an. Ja, das war ja mit den anderen Parts bisher eigentlich ganz genauso. Also ja. die haben jetzt schon ein bisschen aufeinander aufgebaut, aber die waren jetzt nicht wirklich, es war nicht wirklich zusammenhängend. Ja, man hat halt diese Joestar-Familie und die, das zieht sich eben durch die ganzen Parts immer durch. Also ansonsten habe ich da bis jetzt noch nicht groß Verbindungen zwischen den einzelnen Parts erkannt. Ja, aber der Punkt, der angesprochen wurde, ist die Kreativität und das ist wirklich das Hauptproblem und das finde ich wirklich enttäuschend von JoJo, weil, also wenn man mal vergleicht, was die ersten beiden Parts, da waren ja die Protagonisten, die waren halt nicht so, er ist der Stärkste und sowas, sondern das war, weiß nicht, es war, die Kräfte wurden kreativ eingesetzt, so, da war aber Abwechslung drin. Und das ist so ein typisches Shonen-Problem, was mich so ankotzt, dass eigentlich, also der Protagonist, das hast du in Hunter x Hunter, das hast du in Naruto, das hast du bestimmt auch in jedem x-beliebigen anderen Shonen, er ist der Stärkste und kann jeden wegboxen, so, aber die geilen, Figuren, die sind dann immer die Nebenfiguren, wie bei Hunter x Hunter Killua, so Killua, genau, Killua, nicht Killua, Killua, der halt einfach seine Kraft kreativ einsetzt oder was weiß ich. Selbst One Piece ist da in dem Bezug besser, weil Ruffy mit seinem Gummigönnis ist halt nicht, ja, er ist an sich der Stärkste, sondern er macht halt was damit so. Und Jojo macht halt mit der Kraft so, er ist der Stärkste, macht halt nichts damit. Und das ist halt einfach extrem ätzend immer, wenn der Protagonist so uninteressant ist, was das angeht. Und dadurch werden auch die Kämpfe halt einfach uninteressant. So ein bisschen. Ja, Jotaro ist relativ langweilig, stimmt. Ach, kam der aber überhaupt so oft vor? Weiß ich gerade gar nicht. Also, ich fand, es war relativ ausgeglichen, was die Kämpfe angeht, zwischen ihm und was die anderen gemacht haben. Also, das war relativ ausgeglichen. So, die haben sich, also die fünf haben sich da so, haben gleich oft gekämpft und gleich viel Screentime, also so groß, also groß, so groß sein, wie sein Anteil zum Beispiel in Part 1 oder 2 war der hier nicht. Also, ja. Ja. Aber halt der Endkampf ging nur um ihn und deswegen, also. Ja, aber gerade im vierten Teil ist jetzt der Fokus auf Shosuke, also in einem anderen, und du hast zwar Jotaro als Gleitfigur, aber da ist dann auch nochmal die Zusammensetzung so ein bisschen anders. Und man muss ja auch irgendwie bedenken, es ist einfach eine alte Manga-Adaption und die ist relativ genau, mit Ausnahme vielleicht von Sachen, die sinnvoll eingefügt worden sind, wie beispielsweise jetzt am Anfang des vierten Teils, dass du so Foreshadowing hast für Sachen, die kommen werden, die halt im Manga nicht so offensichtlich sind. Und das ist schon gut gemacht dann, aber da spielt vielleicht dann auch das Alter nochmal eine Rolle, dass eben viele Sachen nicht so kreativ gebrochen werden könnten damals. Ja, aber das kann ich aus heutiger Sicht einfach, das ignoriere ich halt einfach immer gekonnt, sage ich mal so. Dafür ist die vierte sehr unterschiedlich im Artstyle. Das ist auch schon mal was Interessantes so. Ja, hab ich gehört, der vierte soll wieder besser sein, aber momentan habe ich jetzt keine Lust, das anzuschauen. Ist aber, ich finde es aber cool, dass Crunchyroll die alle auf Deutsch hat und streamt. Ist immer ganz praktisch. Ja, als nächstes hatte ich Sakigake Chromati Koko oder Chromati High School. Ja, also ich sag mal so, es ist nicht mein Humor gewesen. Ich fand's, es war halt, ich glaube, es ist wirklich so typisch japanische Comedy, würde ich sagen. So, es hatte so, es war nicht groß anders als Nichijou, so von der Art her. Es hatte so seine Figuren, die immer recht ähnliche Gags hatten. Und du hattest halt pro Folge dann immer einen Gag, der wirklich bis zum Äußersten ausgereizt wurde. Es gab wirklich ein paar ganz geile Gags, aber auf 26 Folgen gesehen ist es halt einfach, nee. Also genau, wirklich. Also ich stelle mir das gerade so vor, dass auch passieren könnte, dass ein Gag dann zu stark ausgereizt wird, und wenn sowas passiert, das finde ich dann halt kacke. Ja, ich weiß. Ja, es gibt halt zum Beispiel, sieht man auch auf dem Cover, gibt es jetzt diesen Roboter. Und der weiß halt nicht, dass er ein Roboter ist. Und da sind halt, schauen halt zwei zu, und das ist irgendwie in seiner Klasse, und da kommt jemand zu ihm und sagt, ich wollte dir immer was irgendwas sagen, und dann kommt so ewig lange Aufbau, und dann kommt halt nicht, ja, du bist ein Roboter, sondern irgendein anderer Schwachsinn. Und das macht der halt mehrmals. So. Naja. Und es ist halt einfach, es wird halt einfach mit der Zeit echt nicht, es wird halt unlustig, sag ich mal so. Es läuft sich aus, weil vor allem, weil auch die Struktur der Witze immer sehr ähnlich ist. Es ist immer dieselbe Art von Gag. Und deswegen. Also, vielleicht finden es Leute lustig. Ich konnte nicht wirklich drüber lachen, muss ich sagen. Also, war eher nicht so doll. Ja, hat keiner von euch sonst gesehen. Nee. Ich hab's gesehen, aber es ist schon ewig her, und ich bin mir nicht sicher, ob ich komplett gesehen habe oder nur Teile, weil, keine Ahnung, das ist bestimmt schon über 5, 6 Jahre her. Also. Das merkst du auch gar nicht, ob du jetzt alles komplett gesehen hast oder nur Teile. Vielleicht lag es daran, ja. Ja. Ja, als nächstes habe ich Chihiros Reise ins Zauberland gesehen. Und er war klasse. Das erste Mal? Ja, das erste Mal. Ah, der ist so geil. Ja, ich sag mal so, ich bin ja kein Ghibli-Freund. Ich kann mit Ghibli-Filmen immer recht wenig anfangen. Aber der war geil. Der war wirklich geil, weil er halt einfach extrem kreativ war. So. Ja, ich hab das, also bei mir ist es schon sehr lange her, seit ich den geschaut habe, und ich kann mich erinnern, dass es optisch vor allem sehr, wie du sagtest, kreativ gestaltet war und so weiter und so fort, aber ja, ich weiß nicht. Die Geschichte ist halt nicht, da ist nichts, sag ich mal, groß Besonderes dran an der Geschichte, aber ja, die Welt ist halt geil. Und ich finde, der bei dem Film funktioniert das halt, dass die Welt den Film trägt und dass du halt immer und immer wieder so neue kreative Sachen drin hast. Und das ist halt, glaube ich, auch Absicht. Also, ja. Ich glaube, das ist tatsächlich auch Absicht, weil die Story ist überhaupt nichts Besonderes, wenn man die Story grob zusammenfasst. Das ist ja eigentlich nur, Mädchen zieht um, Vater verfährt sich auf dem Weg beim Umziehen, wird Vater und Mutter werden in Schweine verwandelt, Mädchen versucht sie zu retten, schafft es, fährt wieder heim. So ungefähr ist ja die grobe Story vom Film, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja, das ist halt ein typisches Märchen, könnte man sogar sagen. Genau, es ist so ein Standardchen. Es ist überhaupt nichts Besonderes, die Story macht nichts Besonderes, aber ich finde die Figuren, die Charaktere, die vorkommen, und auch die Welt, das sieht einfach, also die sind einfach unglaublich gut. Es macht sehr viel Spaß, den Film anzuschauen. Es macht Spaß, dem Ohngesicht dabei zuzuschauen, wie es sich immer weiter voll frisst, bis es und lauter so Sachen halt. Oder auch die kleinen schwarzen Kohleteile, die dann. Kobold. Ich weiß gar nicht, wie die heißen im Deutschen. Ja, und vor allem hat er ein super Tempo, muss ich mal so sagen. Also der hat keine Längen oder so, sondern es geht halt immer sehr, sehr zügig weiter in der Geschichte. Und er hat halt eine Lernphase für sie. Also es gibt so keine standardmäßige Trainingsphase, finde ich, die du sonst so oft hast. Ja, also klasse Film, kann man nicht anders sagen. Hat mir sehr gut gefallen. Ist auf jeden Fall der Ghibli-Film mit der meisten Detail-Ausgestaltung der Bilder. Was man vor allem, wenn du ihn auf großer Leinwand siehst, wirklich einem auffällt. Bei den anderen ist zwar auch immer alles schön gezeichnet und so, aber da ist wirklich so viele kleine Details im Hintergrund einfach, dass der Film dann auch nochmal ganz anders wirkt. Ja, ich finde aber, Mononoke hatte dann die bessere Atmosphäre. Ja, Mononoke, ich finde, Mononoke hat inhaltlich mehr zu bieten, hatte aber auch teilweise so Stellen, wo es stark am Kitsch gekratzt hat. So, ja, ist schon. Nicht zu viel spoilern, bitte. Ich schaue mir Mononoke die Tage an. Ich habe die DVD gerade gekauft. Aber ich finde es auch immer schwierig, überhaupt von Ghibli als einem zu reden. Du hast Miyazaki mit verschiedenen Filmrichtungen und Ausprägungen. Und zum Beispiel finde ich Nausicaa eigentlich auch noch besser vielleicht sogar als Mononoke, obwohl der natürlich deutlich älter ist und man das auch sieht. Aber dann hast du noch Takahata mit, keine Ahnung, Kaguya und solchen Dingern, die ja ganz anders sind. Und dann auch noch Goro, also Miyazakis Sohn, und noch andere Leute, die dran gearbeitet haben, und nachdem merkt man schon unterschiedliche Töne. Das Problem ist ja eigentlich, dass hauptsächlich immer Hayao Miyazaki eben als Ghibli verstanden wird. Guter Punkt. Ich finde, Ghibli kann man auch sehr gut mal unterteilen in Sachen, die sehr in der Realität verwurzelt sind, so was weiß ich, wie Mondblumenberg oder hier, wie der Wind sich hebt und sowas, oder auch Grave of the Fireflies. Und Sachen, die eher in kreativere Richtungen oder Fantasy-Richtungen abgehen, wie Mononoke oder Chihiros Reise ins Zauberland oder sowas, finde ich auch immer sehr interessant. So mit zum Beispiel mit Mondblumenberg und sowas, da höre ich so die Grundgeschichte und denke mir, nee, also es interessiert mich einfach nicht. Das ist immer so ein bisschen mein Problem mit Ghibli gewesen. So, es sieht geil aus oftmals, aber ich weiß nicht so, ob die Geschichte sich immer so trägt. Naja, ja, aber Chihiro kann man auf jeden Fall angucken. Um noch kurz was zu sagen, aber es hängt ja auch immer vom Ursprungsmaterial ab und es sind eben viele Romane oder andere Stoffe, die verarbeitet werden oder auch eben nicht, aber man merkt schon immer, und zum Beispiel hatten die ja auch versucht, die Lizenz für Pippi Langstrumpf zu kriegen und haben sie halt nicht bekommen. Aber je nachdem sind dann natürlich die Stoffe schon auch dadurch eingeschränkt, was du eben als Vorlage hast. Okay, ja. Also da so tief kenne ich mich da nicht mit aus, aber das kann natürlich ein Punkt sein. Ist halt die Frage, ob man sich dann als Studio dazu entscheidet, was selber Ausgedachtes zu machen oder ob man da halt dann Vorlagen adaptieren möchte. Also Shiro und Mononoke beispielsweise sind beide Originale und ich finde, das merkt man schon auch ein bisschen. Ja. Also merkst du immer, weil du viel freier bist und merkt man immer, ob Ich kenne jetzt keinen, ich kenne leider auch nicht so viele Ghibli-Filme, ehrlicherweise. Aber ich glaube, es merkt man schon, ob was er Vorlage hat, der Buchvorlage oder Romanvorlage oder ob etwas sehr komplett original ist. Das merkst du, finde ich, schon bei vielen Animes, beim reinen Schauen, merkt man schon, ob das irgendwie von einem Manga kommt oder ob es ein Originalwerk ist. Ja, ich glaube, es kommt an, wie viele Freiheiten die Leute eingeräumt bekommen. Also zum Beispiel hatte ich ja neulich was zum Mindgame gemacht und da hatten die einfach komplette Freiheit, das Studio, was sie wollten. Und wenn du das schon von vornherein als Prämisse gesetzt hast, mach einfach was, was in diesem Atem ist, dann kannst du das auch so machen, als wäre es ein Original. Aber meistens ist wahrscheinlich erheblich mit Auflagen verknüpft, macht so und das finden wir nicht so gut. Ja, ist halt ein bisschen ärgerlich, dass man da als Studio nicht so frei ist, wie man da gerne sein möchte. Dann habe ich noch einen Rurouni Kenshin-Film gesehen oder beziehungsweise zwei OVAs. Dummerweise wahrscheinlich die schlechtesten. Also so wie ich das gehört habe und blöderweise auch also sowas irgendwie den Epilog der Serie. Also quasi alles Gute ist schon passiert und boah, war der Film scheiße Genau das langweilig. Falsche. Ja, Gott, Wahrscheinlich genau deswegen. es war der absolut falsche Einstieg für die Serie, so wie ich das beurteilen kann. Und es war einfach, ich kann noch nicht mal, also das Problem war, glaube ich, dass es einfach nicht um Kenshin ging, sondern um seine Olle. Und du hast halt so viele Szenen gehabt, wo sie dann so rumgeheult hat, von wegen, oh, Kenshin, oh, und so weiter und so fort. Was halt einfach stinkelangweilig ist. Das war. Das ist halt echt unspektakulär. Ja, nee. Also nicht viel zu sagen, war nicht gut. Rurouni Kenshin, Meichi, Kenkaku, Romatan, Sei, Suhen. Oh Boah. Gott, das ist ein langer. In der Beschreibung verlinkt, wenn Ja, ihr euch das interessiert. ich hab nur die Trust and Betrayal OVA gesehen und die ist gut, auf jeden Fall, fand ich. Die ist Ja, auch das Beste von Kenshin überhaupt. da ist es auch so, dass da, wird zwar auch oft ein bisschen, ja, ich sag mal, rumgeheult, aber ist gerade von der visuellen Präsentation her sehr schön, auf jeden Fall, und inhaltlich auch auf jeden Fall annehmbar. Ja, also ich habe auch nicht viel Gutes von der Kenshin-Reihe gehört, aber das war dann wohl ja das eine schwarze Schaf der Reihe. Ja. Wobei ich glaube, ich fand ich Manga besser als die Anime-Umsetzung. Die krankt halt auch noch aus der Zeit damals, dass man eben viel noch so stillere Sachen und stille Bilder hat und so. Wobei die auch nicht schlecht ist, aber ich glaube, der Manga lohnt sich da schon mehr, wenn man die ganze Serie schnell konsumieren möchte. Ja, ich fand es dafür, dass es eigentlich ein Anime ist, der viel um Samurai-Kämpfe geht, was relativ wenig Kampf zu sehen und wenn Kampf, dann war es nicht mal wirklich groß spektakulär oder interessant. Also, ich weiß nicht, wie es wie gesagt bei den anderen Umsetzungen ist, aber die kann ich auf jeden Fall, die OVA kann ich nicht empfehlen. Naja, dann habe ich Space Dandy gesehen, beide Staffeln. Warum? Das wird lang. Also ich muss erstmal muss ich sagen, dass ich einfach zu dem Zeitpunkt, als ich es gucken wollte, dann brauchte ich sowas, wirklich sowas Hirnloses, irgendwie sowas. Da brauchte ich irgendwie, da hatte ich jetzt nicht irgendwie die Lust, mich auf irgendeine dramatische Geschichte oder so einzulassen, sondern da brauchte ich irgendwie so langsame, so irgendwie, keine Ahnung, so einfache Unterhaltung, sag ich mal Ganz so. falsche Nein, Herangehensweise. komplett richtig, anders kann man den Schmarrn doch gucken. Ah, bin ich mir nicht so sicher, aber lass ich weiterreden. Erstmal, ich fand es nicht schlecht, muss ich sagen. Es hatte sehr unterhaltsame Episoden, es hatte wirklich echt paar lustige Stellen. Die Animationen schwankten, muss ich sagen. Es gab paar wirklich visuell coole Bilder. Mal was sah sehr, sehr komisch aus. So, also einmal habe ich gestoppt, da waren wirklich so die Gesichter total verschoben und alles. Und naja. Aber an sich, so für zwischendurch fand ich's gut, aber das Problem war, dass er dann halt, dass er zu oft repetitiv war in seinen Figuren. Also, dass vor allem Dandy halt einfach immer dasselbe war, fühlt. Es gab einfach viel zu wenig Abwechslung in seiner Figur. Und wenn, dann gab es die halt nur für eine Episode. So, und dann ist nichts geblieben für die anderen Episoden. So, es gab halt keinen Fortschritt in seiner Figur. So, das ist, also, es muss ja nicht mal, sag ich mal, Charakterentwicklung in dem Sinne sein, wie es, also so von wegen, ah, er fängt so an und hört so auf, sondern mehr so Varianz, also keine Ahnung, das einzige, also ein gutes Beispiel, was mir jetzt halt einfällt, wäre Ginkgo aus Mushishi, der verschiedene Seiten von sich zeigt. Oder noch besser Archer aus der gleichnamigen Serie, aber die habt ihr wahrscheinlich alle nicht gesehen. Aber kannst du in einem Anime, von dem jede Folge von einem anderen Studio beziehungsweise als Zeichnerteam und Regisseur zusammengesetzt ist, sowas verlangen? Es geht nicht darum, ob ich sowas verlange, sondern es ist einfach, es mag zwar sein, dass die Idee dahinter und dass das halt eigentlich alles ganz geil ist, aber wenn ich das halt nur das Produkt betrachte, dann muss ich halt sagen, dann fehlt mir sowas. Ich weiß nicht, also ich mag, dass er wirklich teilweise echt kreativ ist, also die Zombie-Folge ist geil, ich mag auch die eine Folge mit dem Mädchen, wo er irgendwie das Mädchen zurückbringt und sowas. Es gab echt paar coole Folgen, oder das mit dem Fisch hier, was ich hier mit dem Mond, wo die Sonne irgendwie den ganzen Planeten zerstört oder sowas am Ende. Ah ja, die Yoasa-Folge. Ja. Das ist alles ganz nett, aber so als Serie insgesamt fand ich es ziemlich unbefriedigend, muss ich sagen. Und ein Problem, was der Anime meine Meinung hatte, ist, dass er zu oft sich auf referenziellen Humor beschränkt hat. Und so gerade, also ganz schlimm, so die Highschool-Folge war ganz schlimm, fand ich, wo man dann so versucht hat, wir machen uns über amerikanische Highschool-Filme oder Serien lustig, und hat aber im Prinzip genau dasselbe gemacht. Und das fand ich irgendwie, ja, das hat mich dann wirklich gestört, muss ich sagen. Ich meine, ich kann es jetzt erstmal grundsätzlich empfehlen zu schauen, aber weiß nicht, viel rausholen konnte ich da nicht aus der Serie. Ich glaube, man muss so wie zum Beispiel die Animator Expo das sehen, dass es natürlich ist es irgendwo eine fortlaufende Serie, aber eigentlich muss man sich seine Folgen raussuchen. Und bei manchen ist wirklich viel interpretierbar und tatsächlich aus der Folge rauszuholen, bei anderen überhaupt nicht. Aber was ich meine, man sollte halt eben dann die Folgen, die einen besonders ansprechen, rausholen und die kann man dann auch wiedersehen. Aber ich glaube, so das als eins zu betrachten, ist irgendwie schwierig, auch wenn nachher versucht wird, das irgendwie durch die letzten Folgen so zu implizieren. Aber im Prinzip ist einfach, du hast die Prämisse, macht mit den Figuren ein Abenteuer, wie es euch passt, und dann macht halt jeder, wie er denkt, und dementsprechend ist es halt sehr mannigfaltig. Ja, Wulpex, willst du nicht auch noch was dazu sagen? Ich finde Space Dandy den größten Scheiß, den es gibt, kann nicht verstehen, warum das irgendjemand gut findet. Das ist, glaube ich, so ziemlich alles, was ich zu der Serie zu sagen muss. Es ist einfach absolut nicht meine Serie. Ich kann mit einer Serie nichts anfangen, die keinerlei Konsistenz beweist. Was ich nicht wusste, was wohl daran liegt, auch, dass es immer ein komplett anderes Team drauf war. Also als Beispiel, ich glaube, die Zombie-Folge ist die dritte Folge. Das ist ziemlich exakt bis zu dem Zeitpunkt, an dem ich geguckt habe. Und dann habe ich ausgemacht und gesagt, nope. Ich mag's nicht, wenn ich das war für mich bei Samurai Champloo schon sehr grenzwertig, weil das Folgen sind, die nicht vielleicht in die Welt passen, aber die nicht passen, wenn die Charaktere in der nächsten Folge es nicht mehr so getan wird, als wäre das nicht passiert. Also das muss eine Konsequenz haben. So, es muss vielleicht nicht zwingend eine Charakterveränderung da sein, aber es muss, dass wenn der Charakter in der vorherigen Folge stirbt, dann kann der nicht in der darauffolgenden Folge wieder auftauchen und alle sind so, ja klar, der lebt eh noch. Ja, also als wäre das ja, nicht das passiert. Das mag ich nicht und damit kann ich nicht umgehen und Space Dandy trifft auch schlichtweg nicht meinen Humor. Ich fand die ersten drei schon nicht lustig und habe mir Space Dandy nur geguckt für das, was es ist. Also so für, weil der Hype so groß war, weil es, glaube ich, seit langem der erste Anime war, der zuerst auf Englisch rauskommt und dann auf Japanisch. Das Original ist ja streng genommen hier nicht japanisch, sondern tatsächlich eigentlich Englisch. Das hätte ich nicht zeitgleich rausgekommen. Nein, die Englischen kommen immer ein, zwei Tage früher, glaube ich. Also, okay. Es war auf jeden Fall angedacht. Ob es jetzt wirklich so war, weiß ich nicht, aber war angedacht, dass das Original tatsächlich Englisch wäre hier. Und das ist einfach nicht meins. Und damit auch daher nichts anfangen. Ich meine, bei Samurai Champloo kann ich die Kritik durchaus verstehen. Bei Space Dandy wird dieses Element, dass er eben stirbt am Ende der ersten beiden Folgen jeweils, auch wieder aufgegriffen, dass du dann halt nachher parallel Space Dandys hast und irgendwie nachher 50 verschiedene Interpretationen dieser Figuren in einem Raum. Ja. Und dadurch wirkt anders. Das sehe ich aber eh nicht. Kriegst du mich an. Jetzt bei Samurai Champloo, glaube ich, braucht man nicht diskutieren, weil das Folgen waren, die überhaupt nicht in die Serie reingepasst haben, vom Feeling her. Also die einfach ein bisschen off wirkten, wenn man die Serie am Stück guckte, weil die sonst eigentlich eine Handlung verfolgt von Anfang bis Ende. Bei Space Dandy mag das sein, bin jetzt aber auch ganz ehrlich, Multiversen halte ich ganz wenig von. Finde ich ein ganz schwieriges Thema, egal ob in Anime oder in Serie. Es war sehr witzig gemacht, aber ja, mag sein, behalte deine Meinung, kein Problem. Na, deswegen, ich bin zum Beispiel auch daher einer der wenigen Menschen, der Bioshock Infinite basiert auf denselben, dass es da derselbe Käse ist. Habe ich ja nicht gespielt, aber wie es sich anhört, naja, aber du hast ja recht mit dem, also Samurai, ich finde auch, dass bei Samurai Champloo das viel schwieriger wiegt, vor allem, weil dann am Ende noch versucht wird, eine Geschichte draus zu machen und das dazwischen halt einfach nur wie Filler wirkt. Bei Space Dandy passt halt zu der Prämisse und das mit dem Multiversen Gedöns und das Ding ist halt auch, Space Dandy nimmt sich ja selbst nicht ernst mit dem Multiversen Gedöns, wohingegen Samurai Champloo, auch wenn es relativ locker ist, doch seine Welt und seine Geschichte deutlich ernster nimmt als Space Dandy das tut. Ja, finde ich das bei Champloo doch deutlich schwerwiegender. Das definitiv, da gebe ich dir recht. Aber deswegen, Space Dandy ist einfach nichts für mich, da kann ich auch sonst nichts zu sagen. Was findest du schlimmer, Space Dandy oder Evangelion? Im Prinzip mit Space Dandy kann ich nichts anfangen. Ich kann bei Space Dandy doch schon, ich kann verstehen, dass man sowas so sagt, man mag sowas Hirnloses und wenn einem dieser fehlende rote Faden, der zumindest am Anfang da ist, auch wenn es dann mit Multiversen erklärt wird, meinetwegen, ich kann verstehen, dass man sagt, sowas braucht man. Evangelion, ich hab nichts per se gegen Evangelium, nur Evangelium wird mal so in den Himmel gelobt, weil es so tief und so und so vielschichtig ist und ich finde, das ist es zum Teil gar nicht. Ich glaube, dass hier ganz viel von Leuten reininterpretiert wird und der Entwickler dann einfach sagt, stimmt, vollkommen richtig, natürlich, das war von Anfang an so gedacht, ja. Ja, aber Thema kommt irgendwo in den nächsten Podcast rein, weil wenn du überlegst, ist es deine Perspektive und andere haben eine andere Perspektive und interpretieren dann ihr Zeug rein und für sie ist es dann richtig und dann ist es auch egal, was Anno sagt, weil wenn für mich dieses Werk das bedeutet, dann bedeutet es das für mich und dann kann ich es gut finden. Weißt du, was ich meine? Ja, klar kannst du es gut finden. Dagegen sagt ja auch niemand was. Ja, aber du hast recht. Eigentlich kommt das erst in der zweiten Hälfte unserer Aufnahme. Aber egal. Mach ich mal lieber weiter mit etwas, was, sag ich mal, referenzieller Humor, eine Serie, die referenziellen Humor besser umgesetzt hat. Abo-Nashi Maho Shotai Shohen Gai Wa. Das ist ein irgendwas langen Namen. Ja, wie hieß es? Wie hieß sie auf Englisch? Magical Store, irgendwas halt. Ja, Magical Shopping Arcade Abenashi. So, das ist vielleicht verständlicher für die meisten. War eine Serie von Gainax und ich fand sie ziemlich gut, muss ich sagen. Sie war lustig, hatte so eine schöne Coming-of-Age-Ebene und dann kam das Ende und dann hat Gainax Sachen gemacht und war total bescheuert wieder. Hat mir gar nicht gefallen damit. Und dann hat Gainax Sachen gemacht. Ja, es so war gut. Es war halt wirklich so. Es war halt am Ende ist es wieder so. Ja, es war halt einfach, wir brauchen jetzt irgendeine Art von Ende, werfen wir mal was rein. So in die Geschichte, was wir vorher nie wirklich erwähnt haben, was die Geschichte auch eigentlich gar nicht braucht, so und versuchen das damit abzuschließen. Und das war ziemlich, fand ich ziemlich bescheuert, ehrlich gesagt. Aber bis dahin, also die ersten 12 Folgen fand ich sehr lustig, also die zwei Figuren, Arumi und Sashi, die wohnen halt in so einer Gegend von Osaka, und die ist halt so, die geht finanziell, sag ich mal, den Ruin, geht den Bach runter, so gesehen. Die dann von Arumi wollen wegziehen, und aufgrund von Umständen kommt es halt dazu, dass sie dann in quasi Parallelwelten gefangen sind, so. Und dann gibt's halt jede Folge eine neue Parallelwelt mal. Es ist ja Mittelaltergedöns mit Videospiel-ähnlichem, also so ein Pen-and-Paper-Touch. Dann Sci-Fi oder irgendwie Magical Girl-Gedöns, so, oder Harem, Highschool-Gedöns, so jede Folge quasi was anderes. Und es ist halt so, es schwankt zwischen referenziell und parodistisch, ist aber meist ziemlich lustig, fand ich zumindest. Also es hat zumindest meinen Humor getroffen, auch wenn er teilweise etwas drüber ist, also um einen Gag vorwegzunehmen. Das sind die in einem Kriegssetting mit klaren Anspielungen auf den Zweiten Weltkrieg, und die sind halt in dieser Stadt, und da gibt's halt so ein Geschäft, das heißt Pearl Barber, und da fliegt ein Flugzeug rein. Das fand ich schon ziemlich heftig so vom Humor her, aber naja, also ich fand's gut, kann man angucken, hat auch schöne ja Thematiken von wegen erwachsen werden oder so, aber man sollte das Ende ist ein bisschen, naja, sollte man sich darauf einstellen, dass das Ende ein bisschen enttäuschend ist, meiner Meinung nach. Ja, ich glaube, ich schließe mich da an, auch wenn es schon ewig her ist, dass ich den gesehen habe, aber das ähnliche Eindruck hatte ich, glaube ich, auch. Ja, dann ganz kurz, ich habe Shamanic Princess gesehen, ist totaler Müll, sollte man nicht gucken, ist langweilig. Irgend so ein Retro, weiß ich, aus 80er oder so. Extrem langweilig, nicht gucken. Und dann habe ich gesehen, Harlock Saga, Ring des Nibelungen. Ist mehr oder weniger die Nibelungen-Geschichte, halt mit Sci-Fi-Gedöns und ein bisschen Anpassung, was die Geschichte angeht. War erstaunlich gut, muss ich sagen. Ein Großteil hat die Musik ausgemacht. Die Musik war, also Originalmusik von Wagner. Geschichte war gut, die Charaktere waren soweit interessant. Paar Szenen, wo war unnötig, wo sie dann halt so Exposition durch Monologe eingeführt haben, das war ein bisschen albern. Aber ansonsten schönes, wer so auf Sci-Fi-Gedöns steht, jetzt nicht so die durchdachteste Welt, aber ganz ganz solide, was den Sci-Fi-Aspekt angeht. Kann ich zumindest, was das geht, angeht, empfehlen. Ich würde auf jeden Fall, also ich bin jetzt auf jeden Fall interessiert an der Harlock-Serie und werde mir dann auch irgendwann mal anschauen. Jedenfalls, was das angeht, kann ich sagen, ganz interessant. Wobei ich glaube, die Harlock-Serie schon nochmal einen ganz anderen, also beziehungsweise Serie sind ja verschiedene Staffeln und wie auch immer, ich weiß gar nicht, ob man das auf einen Nenner bringt, aber die haben schon auch immer anderen Ton ein bisschen, und ich glaube, diese Nibelungen-Ding ist schon speziell von ihrem Ton, auch gerade eben durch diese Referenz an Wagner. Ja, aber muss ja nicht zwingend was Schlimmes sein. In Japan ist Harlock sogar so ziemlich, geht ziemlich ab, muss ich sagen. Also was ich da so wahrgenommen habe, ist ja relativ beliebt. Ja, ja, aber ist auch ein Klassiker. Ich meinte nur, dass du nicht deine Erwartung jetzt an die Serie zu hoch schraubst. Ach so, ja, also ich weiß nicht, die Figuren fand ich halt einfach interessant. Harlock und auch die zwei Crewmitglieder, die man am Anfang kennenlernt, wo jetzt nicht so viel mehr drauf eingegangen worden ist, aber ja, ich habe jetzt nicht so riesen Erwartungen an die Serie. Solange es auf dem Niveau der OVA ist, werde ich da nicht enttäuscht sein. Ja. Dann habe ich ein Yuasa-Werk gesehen, Kemono Sume. Und es ist wirklich, ich glaube, wenn man Yuasa nicht kennt, ist das Werk, was ihn am besten beschreibt, so von dem, was er macht. Also die ersten drei Folgen, die fand ich wirklich großartig. Das war so rein von die Art, wie die Geschichte aufgebaut wird, wie die, ja, in Anführungszeichen Kamera geführt worden ist, wie geschnitten worden ist, wie die Musik eingesetzt worden ist, die Dialoge, das war wirklich alles großartig. Und dann wurde es okay, dann ein bisschen gut, wieder so, hä? Und am Ende war es halt einfach, ist so total abgedrehter Scheiß, so irgendwie, das so, da hat dann irgendwie, kam dann alles total verrückte Zeug mit rein. Aber grundsätzlich geht's darum, da ist diese Welt von, ich glaube, es ist so, würde ich sagen, 60er, 1960er Jahre oder sowas in der Richtung halt, mit Menschen, ganz normalen Menschen und sogenannten Kemono, also Monster oder sowas. Und die, wenn sie sexuell erregt werden, werden zu Monstern und fressen halt Menschen auf. Und dann gibt's ja die Gruppe, die die jagen und halt die Monster. Und durch Zufall, Spoiler, kennt einer von der Gruppe jemanden aus dem Kreis der Monster, lernt die kennen und verliebt sich in die Frau und dann geht's los mit der Geschichte. Ist es am Ende noch gut oder wirklich nur noch verrückt? Hab's nicht gesehen. Also, ich würde sagen, es ist am Ende auf jeden Fall noch unterhaltsam. Also ich würde nicht mal sagen, dass es schlecht ist. So, es ist einfach nur, es ist, die ersten drei Folgen setzen einfach einen ganz anderen Ton als die letzte Folge. Die letzte Folge ist so, also ich weiß nicht, ob du Kyber gesehen hast, aber ungefähr ja, schon. Wie die letzte Folge von Kyber. Es ist auch ein bisschen so, da kommt dann irgendwas rein, was vorher nie so relevant war und es wird einem alles sehr, sehr komisch, sag ich mal so, sehr verrückt. Aber nicht zwingend schlecht. Ich glaube, das ist sowas für Pictomundi so zum Interpretieren und sowas. Ich fand es ein bisschen drüber, so gesehen. Ich fand halt einfach die ersten drei Folgen, die waren so geerdet, so echt fühlten sie sich, sag ich mal, an. Ja, meiner Meinung nach besser als Kaiba und auch besser als Ping-Pong. Ja, ich glaube, das ist subjektiv, aber auf jeden Fall, glaube ich, gab es bei der Produktion Probleme zwischen irgendwelchen Leuten und eben Yuasa, also denen, die das Sagen hatten. Deswegen ist das Ende auch eigentlich nicht so, wie es ursprünglich hätte sein sollen. Weiß nicht, ob das jetzt besser oder schlechter den Anime gemacht hätte oder nicht. Wobei ich sagen würde, glaube ich, dass Happy Machine aus der Genius Party Yuasas Werk für Neukomer am besten zusammenfasst. Aber ja, ist auf jeden Fall Kimonosume ist schon schwächer, aber es war, glaube ich, auch sein zweites Werk und man merkt schon so, dass es da ein paar Freiheiten drin sind, die am Anfang gerade gut sind, weil irgendwo ist ja auch so eine Romeo und Julia Nacherzählung eben in einem anderen Gewand. Und dann aber das Ende nimmt halt, wie du gesagt hast, sukzessiv ab und am Ende steht man vor so einem, ja, verrückten Wirrwarr aus Eindrücken und weiß nicht ganz genau, was man machen will oder was das hier jetzt sollte. Ja, also nur so mal so als Vergleich, so in der ersten Folge gibt's eine Szene, wo Leute sich halt so unterhalten, wie sie gegen die Kemono weiter vorgehen. Und da wird nie groß irgendwie Exposition geliefert von wegen, wer in der Organisation ist, aber das wirkt halt alles sehr, sehr natürlich, sehr, sehr geerdet. So. Und am Ende hast du halt eine Klonarmee, die auf jemanden zustürmt und dabei die Gesichter von den Klonen zerschmelzen und so ein Zeug. Und es ist halt einfach, es passt halt irgendwie nicht so zum ersten Teil zusammen. Ich habe mir das so vorgestellt, wie sie so im Studio, also wie das Studio die Serien rausbringt und so nach einem Monat gucken sie sich so die Zahlen an oder gucken sie sich den Anime an und nach den ersten drei Folgen denken, oh mein Gott, Yuasa, was hast du da angestellt und versuchen dem da reinzureden. Dann kommen die nächsten drei Folgen, wo es dann so okay ist, nicht so wirklich gut, aber okay. Und dann sind die Zahlen noch schneller und sagen so, ah Yuasa, okay, du darfst machen, was du willst. So, und dann wird's wieder ein bisschen besser und dann denken sie, ach nee, ist nicht gut genug, reden sie ihm wieder rein, dann wird's alles so, hä? Und dann bei der letzten Folge haben sie sich dann nur so gedacht, scheiß drauf, mach du, was du willst. Und die Oase hat dann halt gemacht, was er will oder nicht will, keine Ahnung. Also es war alles sehr komisch gegen Ende. Aber grundsätzlich würde ich es auf jeden Fall empfehlen, vor allem, weil es einfach was anderes ist. So. Und ich weiß nicht, ich würde sogar sagen, es ist ein besserer Einstieg für Yuasa-Werke als die anderen Serien, die ich bisher gesehen habe. Mein Gen habe ich noch nicht gesehen, aber als die anderen Serien würde ich finde es zumindest einen besseren Einstieg für das, was Yuasa macht, für was Yuasa steht. Was hattest du noch nicht gesehen? Mind Game. Ah. Das habe ich noch nicht gesehen. Sonst habe ich alle Serien von ihm gesehen. So. Ja. Mind Game, ja, da muss man auch viel mitdenken. Also du kannst natürlich auch einfach so anschauen, aber gerade über die Bildebene wird da so viel an Informationen vermittelt, dass es du den mindestens 3-4 Mal gucken kannst, ohne dass du wirklich eins zu eins sagen kannst, darum geht's in der Szene. Ja, die nächste Serie, die ein bisschen weiter zurückliegt, ist Oi Bunkaku Series. Die hat mir sehr gut gefallen. Es geht darum, dass man alte japanische Literaturklassiker quasi in Anime-Form nochmal umsetzt. Und das war sehr geil, muss ich sagen. Es war sehr, sehr unterschiedlich. Man hatte zum Beispiel die ersten 4 Folgen oder 3 Folgen, 4 Folgen, glaube ich. Hast du eine sehr depressive Geschichte? Dann hast du was sehr, sehr Abgedrehtes, dann hast du wieder was Geerdeteres so und hat sehr viel Abwechslung in sich und es ist halt eigentlich immer gut gemacht. Und ich finde, man merkt teilweise auch, wie es eine Literaturumsetzung ist. Also man merkt, wo, sag ich mal, der Unterschied liegt, wenn man eine Manga da als Vorlage gehabt hätte oder halt ein tatsächliches Buch. So. Und sehr schön fand ich, dass am Anfang der Serie wurde immer noch ein bisschen Informationen zum Autor gegeben. Also was er so erlebt hat oder so und so ein bisschen angedeutet, das kann so reinspielen quasi in seine Geschichte, so könnte Bedeutung dafür gehabt haben. Ich weiß nicht, so die ersten 4 Folgen sind vielleicht nicht ideal, wenn man die Serie anfängt, weil sie ein bisschen ja unangenehm sind. Aber grundsätzlich würde ich sagen, sollte man sich's unbedingt mal angucken. Ich fand am besten die Märchengeschichten. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißen. Auf jeden Fall geht es da zum Beispiel um so einen Maler, der für den König die Welt, also sein Reich zeichnen soll in seiner Grabstätte. Und der König ist halt immer so auf Schönheit bedacht und so weiter, ist aber halt ein ziemliches Arschloch und behandelt seine Bevölkerung schlecht. Und der Maler malt dann halt all das Schrecken, all den Schrecken in der Welt quasi. Und dann gibt es noch einen Twist, sag ich mal, oder nicht einen Twist, aber gibt's noch mal eine Wird nochmal eine Schippe draufgelegt, was das angeht, und ziemlich geil, muss ich sagen. Auch vom Stil her, von den Bildern absolut empfehlenswert. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch gesehen hat. Nee, noch nicht. Ich hatte mal die erste Folge gesehen und wollte eigentlich unbedingt weitergucken, aber ich weiß auch nicht, warum ich es aus den Augen verloren habe. Ja, dann solltest du das nachholen. Dann habe ich noch Kimono no Sōjirō Erden und Planetes geguckt, aber dafür habe ich 2 Reviews gemacht und die könnt ihr euch auch angucken hier auf diesem Kanal. Werbung, Werbung, Werbung. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt noch zu denen was sagen wollt, aber ich glaube, Kimono no Sōjirō hat keiner von euch gesehen, oder? Nee, noch nicht. Stückweise, aber auch nicht wirklich. Ja, dann wäre ich soweit durch mit dem, was ich gesehen habe. Ja. Okay, ja, also was ich zuletzt geschaut habe, das waren die ersten 10 Folgen ReZero und ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also es hat schon einige Macken. Nun, also die ersten 3 Folgen, die waren noch recht, ja, nichts Besonderes oder ähnliches, aber relativ unterhaltsam ging noch. Aber ja gut, was mich erstmal stört, die Hauptfigur, die ist unfassbar nervig, finde ich. Also vor allem, wenn der immer so, ja, es ist schwer zu beschreiben, wenn er so, ja, cool wirken möchte und so weiter, ich weiß nicht. Das kommt mir irgendwie so unnatürlich rüber und ja, nervig vor allem eben. Ja. So, und dann, man hat es ja so, dass der mit diesen Respawns, dass der, wenn er stirbt, immer an einem bestimmten Punkt vorher wieder auftaucht und es fühlt sich alles so nach Zeitverschwendung an. Also es ist halt so, eine Folge fängt an, er startet dann ab diesem bestimmten Punkt und so am Ende der Folge, nehmen wir mal an, er stirbt. So, dann beginnt die nächste Folge wieder damit, dass er dann nochmal anfängt und dann stirbt er wieder am anderen Punkt und dann in der nächsten Folge geht's nochmal von dort los. Also irgendwie so ohne Fortschritt, sage ich mal. Naja, ich Werden weiß nicht. Szenen wiederholt? Oder wird das dann, sag ich mal, rausgeschnitten? Also, oder siehst du 50-50. Es wird ganz wiederholt, aber es werden so die Anfänge, es wird halt gezeigt, am Anfang wird noch sehr viel wiederholt bei der ersten, bei der zweiten Wiederholung dann schon weniger und dann halt kommt halt schon immer wieder, es wird ja auch gezeigt, was sich ändert, aber Ja. trotzdem ist sehr viel gleich. Das bleibt auch so über den Ja, ich Anime finde, verteilt, vieles war nicht wirkt vor. unnötig einfach. Ich weiß nicht. Also, und vor allem dann nach 3 Folgen, da geht ja die nächste Arc los und oh, die so, ich weiß gerade nicht, ob die jetzt schon zu Ende ist, ob Folge 11 dann anders weitergeht, aber also erstmal Rem und Ram. Ich weiß gar nicht mehr, was in der letzten Folge passiert ist. Ich glaube, das war das mit diesen Monsterhunden, ne? Ja. Okay. Ja, und das merkst du, wenn vorbei ist, dass es relativ, also so viel kann ich jetzt mal spoilern, das merkt man, weil das ist ein relativ wichtiger Punkt im ja. Ding, der wird groß aufgezogen, das merkst du, wenn der vorbei ist. Okay. Ja, und ja, ich weiß nicht wirklich, was ich davon halten soll. Also, was mir auch dann aufgefallen ist, als dann das mit diesen Monsterhunden kam, das fand ich einfach so random. Also, man hat da praktisch so eine Maid mit einer Eisenkugel, die um sich rumwirbelt und Haufen Monsterhunde abschlägt. Das wirkt einfach extrem random in meinen Augen, wenn ihr versteht, was ich meine. Es wird noch erklärt, warum sie das kann. Also das wird noch ein bisschen ausgeführt. Ja, ich finde es halt nur... Fairerweise muss man sagen, fairerweise wird Rem im Laufe des Animes zum besten Charakter des Animes. Ja, ich meine... Ich finde es immer ein bisschen fragwürdig, wenn dann irgendwelche Sachen erst im Nachhinein erklärt werden, ohne dass man es vorher irgendwie... Ja, mein Problem ist ja, dass so Elemente wie Mage, Stachelkugel und so weiter nicht zusammenpassen, atmosphärisch. Sag ich mal, wenn das das richtige Wort ist. Es wirkt wahllos wahrscheinlich, so meinst du. Es wirkt einfach wahllos zusammengesetzt. Genau. Atmosphärisch hat er mich, glaube ich, mit der 4., 5. Folge rausgeschmissen und irgendwann, glaube ich, also bin ähnlich weit wie du, Columbo, aber ich habe dann irgendwann nur noch durch die nächsten Folgen geskippt und geguckt und weiß nicht, ich glaube, mir jetzt deutlich besser gefallen, wenn am Anfang diese ersten 3 Folgen, dieses ständige Wiederholen dann komplett durchgezogen worden wäre und er vielleicht dann die eine Kleinigkeit tatsächlich gefunden hätte, also so wirklich videospielmäßig und nicht so jetzt nächste Stufe und jetzt das nächste Abenteuer. Aber so Haori Susumiya-Style. Ja, vielleicht. Weil das damals so gut geklappt hat. Keine Ahnung, also die zweite Arc, also die in Folge 4 bis was weiß ich, die war ja, glaube ich, dann auch ein bisschen Comedy-lastiger. Also auf jeden Fall ist es oft so, der Protagonist, der macht irgendwas Dummes und ist dann halt so, hahaha, er hat das gemacht, hoha, wie lustig. Ja, ich weiß nicht, ist so halt nicht lustig. Ich fand's auch nicht überzeugend. Ja. Ach, ich mochte's. Ich fand ihn sogar sehr gut eigentlich. Mir hat er relativ gut gefallen. Grundstein ist schon, man muss den Hauptcharakter leiden können. Das habe ich auch gemerkt. Es gibt am Schluss nochmal einen Arc, der zum Teil sehr anstrengend wird. Und da habe ich auch gemerkt, da kam ich mit dem Hauptcharakter nicht mehr klar. Da ging mir der Hauptcharakter so auf den Sack. Und da merkt man sofort, sobald du mit dem Hauptcharakter nicht mehr klarkommst, geht es so in eine Richtung, da sagst du, okay, ich bin gerade kurz davor, den Anime zu droppen, weil der Typ geht mir gerade so sehr auf den Nerv. Ich würde ihn mal liebsten. Also davon hängt sehr, sehr viel ab in dem Anime. Ja, ich müsste eben noch weiter schauen. Bisher, ja gut, er geht mir schon auf die Nerven, aber noch nicht wirklich so, dass ich es jetzt abbrechen würde oder so. Ja. Ja gut. Ja, okay. Also so ist es. Es bleibt auch so. Und der Charakter, logischerweise durch dieses Zeitreise-Element wird der Anime von der Charakterentwicklung, von der Charakterisierung nur von Subaru getragen. Also, weil die anderen Charaktere können sich kaum entwickeln. Weil da wird ja immer alles resettet für die. Also die erinnern sich ja an nichts. Das ist ja die Krux daran und deswegen kann das nur von Subaru selbst getragen werden. Hm. Das ist ein wichtiger Punkt eigentlich, dass man das merkt, weiß, mag, damit klarkommt. Mir hat er eben bis auf ein paar Stellen am Schluss sehr gut gefallen. Dass dieses Checkpoint-System, was jetzt so Spieler ist, das ist sehr gut. Und ich finde zum Beispiel, wenn er immer nur die eine Sache finden müsste und dann würde alles funktionieren, Das wäre mir zu langweilig gewesen auf Dauer. Also das finde ich sehr gut, dass er sich da durchkämpfen und durchbeißen muss. Das mit den Mates, gebe ich aber recht, das habe ich damals auch sehr random gefunden im ersten Moment. Ja, also, wenn dann die Mate kommt, die dann auf einmal die fette Kugel rumliegt und so, what the fuck, was ist denn hier los? Davon war vorher aber nicht die Rede. Ja, das also macht auch keinen Sinn. Also es macht auch keinen Sinn vorher. Deswegen kann ich das durchaus verstehen, dieses Problem. Ja, also mein Problem ist ja nicht, dass ich will ja nicht, dass das alles so schnell, wie du meintest, durchgeht, dass da alle Probleme sofort gelöst werden, aber ich möchte eben auch nicht, dass das sich da dann so viele Momente dann ja einfach so anfühlen, als seien sie schlicht nicht nötig. Ich weiß auch nicht. Ja. Ja, das ist, also das Problem, vieles ist halt einfach dann nicht. Ich meine, wie lange geht die zweite Arc jetzt schon? Ich glaube, 6 oder 7 Folgen, oder? Oder, ja, auf jeden Fall, glaube ich, seit der 4. Folge und ist noch bis Folge 10 nicht vorbei. Also dauert mir ehrlich gesagt ein bisschen, ja, zu lange. Ja, zu lange. Die werden auch lang bleiben. Ja. Das ist einfach so, das ist die Krux an dem Anime. Das ist auch, ich habe ihn ja durchgesehen, das ist auch der größte Nachteil des Animes, ist in meinen Augen, der Anime hat keine direkte Story, man weiß nicht, wo man hin will während dem gesamten. Ja, das bleibt ja, genau. Es gibt, also das quasi, stört mich, wenn man den Anfang wenig nimmt, er rettet, er versucht, am Anfang versucht er zuerst die Emilia zu retten und dann geht's aber nicht weiter, so okay, er hat sie jetzt gerettet, aber was ist jetzt der Punkt, was ist das Ziel dieses Ganzen, so, was ist die overall Story, und die gibt's nicht, es gibt immer nur eine Story vom Arc-wise. Ja. Und mehr gibt's nicht. Ja gut, mich hat ja am Anfang schon gewundert, wieso er plötzlich in dieser Fantasiewelt ist, aber das, ja gut, das kann ich noch, ja, das wird nie erklärt. Kann ich noch dulden, wenn die halt eben was draus machen, aus dem Konzept. Also, er wurde rübergezogen, ich glaube, das merkt man auch am Ende der ersten langen Doppelfolge, so, er hat sich selbst rübergezogen oder so, oder er wurde rübergezogen. Ja, wenn es so war, erklärt. Dann habe ich es vergessen, glaube ich, oder nicht gemerkt. Es wird nie erklärt, warum er wirklich da ist. Ist, glaube ich, auch besser so, dass es nicht erklärt wird, weil ich glaube, da kann man nur daneben greifen. Da verlierst du nur, kann der Anime nicht gewinnen, wenn er versucht zu erklären, warum er jetzt wie da drüben ist, mit seiner, mit was noch kommt, storymäßig, also auch sein, warum, was diese, woher diese Checkpoint-Kraft kommt, wird noch ein bisschen erklärt oder wird angedeutet, aber es gibt keine Overall-Story, das ist das große Problem, und deswegen werden diese wichtigen Plot-Points nie wirklich erklärt, weil es nur innerhalb Arc, nur wirklich wichtig ist, was passiert innerhalb dieses Arcs. Aber es gibt kein, wo gehe ich hin? Ja gut, wie gesagt, das fand ich jetzt auch nicht wirklich ja so schlimm oder ähnlich. Halt man hat ja dieses Respawn-Konzept und mir würde es dann eben später noch drauf ankommen, was die daraus machen. Ja, und bisher kam da leider noch nicht so viel, also so viel Gutes, meine ich. Ich glaube, es wird auch nicht viel draus gemacht. Das ist, wie gesagt, er respawnt, reicht auch schon. Ja, okay. So, es passiert nicht viel mehr. So, ja, er respawnt, aber es wird nicht irgendwie groß noch. Es ist mehr ein Plot-Device als wirklich. Es ist mehr ein Plot. Es ist schon essentiell. Es ist die Power ist schon wichtig. Es ist auch wichtig, die Folgen, die daraus entstehen. Aber. Das war's, genau. Das war's, ja. Es ist sonst nicht irgendwie. Ja, ich weiß nicht, wie ich es sonst sage. Schwierig. Ja, dann sage ich jetzt ganz ehrlich, da fällt mir nichts zu ein. Ja und was ich auch noch finde, war eben, es gibt ja so ein paar Momente, wo der Subaru eben so stark geschockt ist, sage ich mal. Und diese Momente wirken auf mich einfach, ja, ich weiß nicht, so haltlos, wenn man so sagen kann. Also, was ich halt meine ist, also, erst ist er dann eben geschockt und ein paar Sekunden später benimmt er sich dann so, als sei wieder alles normal, nichts passiert und so ähnlich. Und, ja, ist da einfach nicht konsequent, meiner Meinung nach. Ja, was hast du denn sonst noch so gesehen? Ja, dann noch Serial Experiments Lane und den fand ich richtig genial. Also besonders was die visuelle Präsentation angeht. Nun ist der Anime ja optisch relativ veraltet. Was mich dann aber umso mehr beeindruckt hat, war, wie diese Limitationen im Budget genutzt wurden. Na gut, das heißt wirklich genutzt. Also der Anime konnte mit damit so umgehen, dass daraus trotzdem eine große Wirkung beim Zuschauer durch die visuelle Präsentation entsteht. Und ich fand ihn ziemlich hässlich, muss ich ehrlich sagen. Ich fand ihn an sich nicht. Ich meine ja nicht mal hässlich, sondern einfach stimmungsvoll. Also ich meine nicht besonders schön, sondern halt einfach. Ja, es ist. Ich habe halt meine Probleme, wenn, weiß ich, 3/4 des Bildschirms weiß sind. Das finde ich ein bisschen. Naja. Ne. Aber also ich glaube, die haben 12 Folgen oder wie lang ist Serial Experience Lane? 12 13. Oder 13? 13. Da haben sie 12 Folgen drauf gespart für die eine Szene am Ende, wo sie dann mal wirklich gute Animationen drin haben bei dieser Verwandlung da. So, aber naja. Aber an sich inhaltlich finde ich es ziemlich geil, vor allem wenn man bedenkt, wie alt er eigentlich ist. Das ist finde ich ziemlich krass. Ja, und ich finde, gerade dadurch, dass die Bilder ja oft so simpel sind, dass dadurch noch eine noch größere Wirkung entsteht. Also ich denke, wenn das jetzt alles noch um einiges detaillierter gewesen wäre, ich glaube nicht, dass das so effektiv gewesen wäre, glaube ich jetzt einfach mal. Du meinst so Reduktion aufs Wesentliche, ne? Was meinst du? Ja, genau. Also Reduktion aufs Wesentliche, nicht, dass es, also viele, viele modernere Anime leiten ja darunter, dass sie damit Effekten vollgeklatscht werden, obwohl es vielleicht nicht unbedingt nötig ist, aber also was heißt leiden? Genau. Es ist halt einfach eine andere Art, aber ich kann mir ja nicht wenn denken, das, was du also damit ich, meinst. Ja, also ich finde, wenn das, also zum, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, ob hier Leute Mangas lesen, aber ich finde, Berserk zum Beispiel hat das Problem, das hat teilweise so Bilder, die sind 2 Seiten groß und so wahnsinnig detailliert und das finde ich einfach ermüdend fürs Auge und ja, und da einfach nicht aufs Wesentliche reduziert. Und das Problem hat Serial Experiments Lane zum Beispiel nicht. Naja, ich finde halt einfach, es reicht nicht immer ein bisschen raus, wenn es gibt zum Beispiel diese eine Szene, wo dann irgendwie so getan wird, als wäre man im Computerspiel und man so ganz, ganz schlechte 3D-Animationen drin hat oder was das war. So ganz komisch. Und ich weiß nicht, also ich kann es verstehen, den Gedankengang, aber ich kann es nicht teilen. Ich fand es einfach nicht, also so rein von den Animationen her nicht gut, aber das Charakterdesign hat mir ziemlich gut gefallen, muss ich sagen. Ja. Also gerade von Lane. Wobei diese Stimmung auch über die visuelle Ebene, sowohl musikalisch wie auch visuell, eben dieses ganze Nihilistische auch nochmal aufgenommen und ausgedrückt wird. Und da ist dann auch egal, ob die Zeichnungen schön sind oder nicht, aber die Wirkung ist einfach da. Ich glaube, das meint Columbo. Ja, ja, das meine ich auch. Ich finde, was ein bisschen das Problem auch von Lane ist, das ist so, langweilig ist jetzt vielleicht ein hartes Wort, aber Lane ist jetzt nicht gerade eine Unterhaltungsbombe, muss man so sagen. Also, ja, das stimmt schon. Also, naja, also ich fand den Anime ziemlich anstrengend. Also ich habe ja anfangs eigentlich geplant, dass ich davon so täglich, sagen wir mal, 3 Folgen schaue und selbst damit hatte ich dann meine Probleme. Also am ersten Tag habe ich dann die 3 Folgen auch ja gut hinbekommen. Hat mir gut gefallen auf jeden Fall, aber dann am nächsten Tag. Ja, dann wurde es schon anstrengender, weil das halt auch so ein starker Mindfuck ist, der Anime. Und zu viel am Tag davon, das tut mir einfach nicht gut. Ja, er ist halt einfach auch, er zwingt den Zuschauer auch darüber nachzudenken, was er dir gerade gezeigt hat. Ja, also ich denke, da ist es besser, dass man dann nicht direkt die nächste Folge schaut, sondern erstmal dann das im Kopf verarbeitet, was man gerade gesehen hat. Ja, was so sacken lässt und versucht dahinter zu kommen, was der Anime damit eigentlich ausdrücken wollte. Genau. Aber auch durch die großen leeren Flächen, beziehungsweise auch geschichtlich, also in der Erzählung leeren Flächen, hast du ja auch im Anime irgendwo so eine Funktion von einem Spiegel für den Zuschauer. Und das merkt man, finde ich, halt auch. Also deswegen kann man da auch nicht irgendwie alle Folgen am Stück angucken, weil es, wie eben Columbo gesagt hat, ermüdend ist auf diese lange Sicht hin. Ich habe sie am Stück geguckt. Was, wirklich? Du Wahnsinniger. Ja, wenn das dann irgendwann nicht mehr so unterhaltsam ist, das wundert mich nicht. Ah, das erklärt also deinen ganzen Kanal, lastig. Ich mag es halt, also für mich muss eine Geschichte halt als Ganzes funktionieren. Ich glaube, Jojo zum Beispiel hätte ich auch mehr Spaß gehabt, wenn ich jeden Tag eine Folge oder so geguckt hätte und nicht alles am Stück oder so, aber... Das habe ich auch nicht gemacht, alles am Stück. Ich habe am Tag, glaube ich, immer so, sagen wir mal, 2 Folgen geschaut. Das hat mir dann auch gut gefallen. So. Also es gibt wenige Serien, wo ich es mir dann aufteile. Aber grundsätzlich schaue ich am Stück so. Ja, okay. Aber ich glaube, das ist auch schon diskussionswürdig immer, weil für manche Titel funktioniert es einfach besser, wenn du sie am Stück siehst und für andere nicht. Ja. Aber klar, wenn du aktuelles Zeug anguckst, hast du gar keine Wahl, als zu warten. Ja, ich bin halt jemand, der... Also ich sag mal so, was bei den Sachen, wo ich es mache, die sind meistens, laufen die, also bei einigen Cartoons oder so. Oder wo ich es... Es gibt auch so Sachen... Da ist eine tägliche Dosis einfach, tut dir gut, irgend so eine tägliche Dosis Stumpfsinn oder sowas, keine Ahnung, also Jojo zum Beispiel, so eine tägliche Dosis. Oder Space Dandy. Oder Space Dandy. Oder irgend sowas, das tut gut, aber auf Dauer macht das halt ein bisschen, weiß nicht, es ist zu repetitiv, als dass es länger als seine 20 Minuten trägt. Aber ich finde, also für mich persönlich muss einfach eine Geschichte am Stück funktionieren. Deswegen zum Beispiel so Sachen wie Shinji Kaiori oder so zum Beispiel, die funktionieren am Stück meiner Meinung nach besser, einfach weil da viel mehr Zusammenhänge zwischen den einzelnen Folgen sind und sich das viel 20 Minuten hinausträgt. So. Und deswegen mag ich halt zum Beispiel Shinji Kaiori so sehr, weil es für mich am Stück eine runde Geschichte ist und ich es nicht, sag ich mal, aufstückeln muss und mehr so eine so einen Appetit haben, jeden Tag nehmen muss, damit es mir gefällt. So. Also, das behalte ich im Hinterkopf, wenn ich es nächsten Monat nochmal sehe. aber ich wollte dich nicht groß unterbrechen, Columbo. Ja, also, was gab's bei Lane noch sozusagen? Ja, genau, die Thematik an sich. Also, fand ich auch ziemlich interessant und auch gut umgesetzt. Ja, und ja, viel mehr habe ich dazu. Das finde ich eigentlich mit am beeindruckendsten, wenn man überlegt, dass der von 98 ist und quasi die Entstehung des Internets rausgesehen hat, so in Anführungszeichen. Ich glaube, Lane könnte heute genau so rauskommen und wäre immer noch brandaktuell. Und das finde ich ziemlich beeindruckend, muss ich ehrlich sagen. Ja. Gut, okay, dann habe ich noch Another geschaut und der Anime, der ging, vor allem inhaltlich ging der überhaupt nicht, also. Der war auch deine Portion Stumpfsinn, nur mit ein bisschen mehr Gewalt, also noch stumpfer eigentlich. Ja, also. Final Destination in Anime-Form. Ah, Final Destination, noch schlechter, ist, das, aber. Ist das so ein Film? Habe ich nicht geschaut, wenn es so ist. Ja, es ist, Film. Es geht halt darum, dass Leute möglichst brutal sterben. Oder auf absurde Weise. Ach so, ja, genau, die Tote bei Another, die sind so, ach, ich weiß nicht, die sind so, ja, ich würde fast sagen, lustig. Vor allem, also. Ja, also, kennst du nicht den berühmten Fall, wo diese eine Schülerin die Treppe runtergefallen ist und dann sich mit dem Schirm aufgespießt hat? Also, das verfolgst war so. Du keine Nachrichten? Also, was ich noch komischer fand, war dann, also, da war ja in diesem Haus dieser Kronleuchter, dann kommt da die eine Figur die Treppe runter und der Kronleuchter fällt dann natürlich genau in dem Moment runter. So, die Figur überlebt es aber, steht auf und dann eine Sekunde später ist da dann noch so eine Säule und die fällt dann da auch einfach mal so um. Das war einfach so, ja, Schlag auf Schlag. Das, naja. Ja, der Tod hat seine Mittel und Wege, seine Opfer zu finden. Ja, und keine Ahnung, da war ja noch diese ganze Sache mit diesem Fluch und ja. Ich fand's tatsächlich, muss ich ehrlich zugeben, ich fand's ganz unterhaltsam. Unterhaltsam war, fand ich es eigentlich auch, aber es war halt nur inhaltlich absolut grausig. Vor allem, weil die Figuren absolut wie solche Roboter wirkten, besonders die mit der Augenklappe. Das fand ich ziemlich schlimm. Ach, hier dieses, die bei der Puppenherstellerin wurde oder so. Oder? Genau, diese ja. Misaki Me hieß sie, glaube ich. Und ja, die... Ja, die stand halt immer wie so ein Stein da und hat ihre Dialoge eben vor sich hin gefaselt, wie so ein Roboter eben, und naja. Und das war, bei den anderen Figuren war das auch nicht so viel besser. Also. Wie lange ging der Anime nochmal? 24 Folgen, oder? Nee, 12. 12, okay, gut. Ja. Weil für 12 Folgen finde ich es eigentlich, ist das genau so, es hat irgendwie so ein schönes Tempo für 12 Folgen. Es ist halt so ein hirnloser, ist eigentlich das, was man im Westen so ein TV-Slasher nennen würde, wahrscheinlich so. Also, ich glaube, da gucke ich lieber Shiki. Ja, nee, also ich fand's wie gesagt, ein bisschen unterhaltsam. Ein großes Problem ist einfach, dass so viel... Also bestimmt die Hälfte der Geschichte verhindert werden könnte, einfach wenn sie den neuen Typen, da kommt ja dieser neue Typ in die Klasse und er kennt ja nichts von dem Fluch, so. Und wenn sie dem halt einfach von Anfang an gesagt hätten, du, da gibt's diesen Fluch, rede nicht mit diesem Mädchen und alles ist gut, hätte ja so viel sinnloses Drama einfach verhindert werden können. Das war halt einfach so unfassbar dumm, weil... Ach, wie diese ganzen Regeln mit dem Fluch waren, das weiß ich überhaupt nicht mehr, weil das einfach alles so... Ja, das ist der ganze Gag an dem Anime, wenn die das einfach dem sagen, rede nicht mit dem Mädchen, dann hat der Anime ja überhaupt keinen Grund, dass es ihn gibt. Ich meine, ja, aber das ist halt einfach nix. So... Ja, doch, Spoiler, denn das Mädchen ist ja nicht verantwortlich dafür oder sowas, also es gibt ja einen Grund, dass die Leute auch sterben, auch wenn sie, nachdem sie das Problem in Anführungszeichen gelöst haben. Das Ding ist, es stört einfach die, ja, Glaubwürdigkeit, vielleicht das falsche Wort hier, aber es gibt halt so ein Maß an Dummheit, und das ist halt mit so einer Aktion, ist es bei mir halt überschritten. Das ist halt einfach ein Maß an Dummheit, wo ich sage, das stört wirklich mein Spaß in dem Fall. War das nicht auch bei Kaiji bei dir so? Ja, Kaiji ist nochmal ein Sonderfall. Das hat auch Probleme in der Präsentation, meiner Meinung nach, weil die ganze Zeit rumgeschrien wurde, wie bescheuert. Saba, saba, saba, saba, saba. Das war noch nicht mal das Problem, aber wenn halt so ein Typ da auf dieser scheiß Brücke steht und 2 Minuten lang nur einen Namen schreit, das ist für mich vorbei. Ja, ich hab gestern Bad Boys von Michael Bay gesehen. Und welchen? Den ersten? Den ersten. Und da muss ich sagen, so wie die da rumschreien, habe ich mich ein wenig an Kaiji erinnert gefühlt. So, so von der Präsentation her. Aber, also, Kaiji ist noch eine andere Sache. Ja, vor allem hätten sie der gute, oder hätte man ihm gesagt, er soll nicht mit ihr reden, hätte er vermutlich trotzdem mit ihr gesprochen, weil das eben irgendwie in der menschlichen Natur liegt. Dann wäre es aber realistischer gewesen. Aber ja. Ja, ja. Keine Ahnung. Also bei Another, ja, das mit dem Fluch ist quasi wie dieses 1, 2, 3, 4 Weltengedöns bei Mirai Nikki. Einfach, ja. Naja, so. Ja, gut, Mirai Nikki ist aber eine andere Stufe. Ja, andere Stufe von schon, Trash. Ja, es ist schon noch eine Stufe auf der höher, gleichen. Ja. Anata ja, und Mirai Nikki geben sich schon ein bisschen die Klinke. Also, so gern ich Mirai Nikki mag, aber das ist, also, was, ich ernsthaft? Hab gegen, ja, ich okay, mag so. Mirai Nikki, dazu stehe ich auch. Aber, ja. Ich finde, Anata ist da schon, nehmen sich da beide jetzt nicht viel. Es haben jetzt ja. Beide nicht zwingend. Sehr intelligent. Keine Ahnung, bei Another, da hat man zum Beispiel, das war es glaube ich irgendwie so hier mit, dass die Leute sowas reden wie, ich bin tot, irgend sowas, und da frage ich mich einfach, ja, wenn jemand tot ist, dann ist jemand tot und er lebt dann nicht. Oder irgend sowas eben. Ja, aber, also Nava war schon sehr, sehr doof und sehr, naja, also sehr trashig, aber ich glaube, also ich finde, also die allein hier, wie am Ende die Welt untergeht, bei Mirai nicht Spoiler, das ist schon mal noch mal eine andere Stufe von absurd. Ja, es ist schon gar nicht unter. Ja, es ist nur schon die eine. Absurd, nur die eine. Aber, ja, aber bei Another ist es halt immer noch, ist es trotzdem absurd, eben auch ohne Mirai Nikki. Und ja, dieses ganze Konzept mit dem Fluch, das fühlt sich einfach an wie so ein Trainwreck, halt ja, ohne Grund und Boden einfach. Ja, ja, also typischer Horrorfilm könnte man sagen, wenn es ein Film gewesen wäre. Also ja. Ja, passt ehrlicherweise ganz gut dazu. Hm. Ja, ich glaube, Usagi Drop hatte ich noch geschaut und ja, den fand ich ja gut, auf jeden Fall. Ja, war halt einfach, ja, ich sag mal schön, ganz einfach und auch nicht sonderlich übertrieben mit dem Drama oder sowas ähnliches, sondern halt einfach softig-mäßig oder so ähnlich. Ja, Soft-Drama, das passt schon, wenn man das so sagt. Und was mir zum Beispiel auch gut gefallen hat, waren die Bilder, die, ich sag mal, so kindlich gezeichnet waren, weil das halt gut zum Inhalt gepasst hat, da es ja auch viel um Kinder geht in dem Anime. Meinst du jetzt die ersten Sekunden vor dem Intro oder meinst du jetzt was anderes? Nee, ich meine, hattest du ja immer noch einen anderen Stil gehabt, immer noch. Ja, es ist zwar größtenteils ein recht normaler Stil, aber manchmal hat man dann eben auch solche Bilder, die sind dann ein bisschen halt so, als seien sie, ja, halt, hat halt mehr so einen kindlichen Stil, sag ich mal. Und wie gesagt, hat ganz gut gepasst. Also ich bin ja großer Fan von Usagi Drop. Gab's denn irgendwas, was dich speziell gestört hat, oder? Ja, ich weiß nicht. Also mir fällt jetzt nichts groß ein, was mich gestört hat, aber ich fand's halt insgesamt, ja, war zufrieden damit auf jeden Fall. Ja, also ich kann nur sagen, Usagi Drop ist großartig. Also kann's jedem empfehlen. Ich weiß nicht, ob, Georg, ob du das schon gesehen hast? Ich überlege die ganze Zeit, ob ich jetzt das Richtige im Kopf habe. Ich verwechsel, glaube ich, Usagi Drop immer mit einem anderen Anime, aber... Vielleicht mit Barakamon? Na, genau. Nein, ich habe es nicht geguckt. Ich wollte es aber immer gucken, ja. Ich habe den irgendwie verpasst, aber ich gucke aktuell allgemein nicht zu viel. Ich finde es besser als Barakamon, muss ich sagen. Sogar deutlich besser als Barakamon. Weiß nicht. Jetzt würde mich aber mal interessieren, was ist denn das Problem bei Barakamon, weil... Ja, den Humor zu repetitiv. Oder den ganzen Aufbau der einzelnen Folgen immer sehr, in sich sehr ähnlich. Und ich finde, Usagi Drop ist da viel abwechslungsreicher und bietet auch mehr, in Anführungszeichen, Inhalt oder mehr, ja, es bietet einfach mehr, was die Geschichte angeht. Du siehst mehr, okay, jetzt geht's um diesen Bereich, jetzt geht's um die Schule, jetzt geht's um den Kindergarten, jetzt geht's um seine Arbeit oder so weiter. Und das finde ich da deutlich interessanter, während Barakamon irgendwie immer auf dieses Missverständnis zwischen dem Stadtmensch und dem Landleben und den Kindern aufbaut. Und das finde ich ein bisschen, ja, nach der Zeit läuft sich tot, meiner Meinung nach. Was mir bei Usagi Drop noch gut gefallen hat, war, dass das auch alles nicht so übermäßig ernst dargestellt wurde, sondern halt eben so, ja, leichtherzig, wenn das das richtige Wort ist. Also, ja, war halt angenehm anzuschauen, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, der Fokus ist aber auch bei beiden Anime einfach ein ganz anderer, aber die kann man sich auch auf jeden Fall beide angucken. Ja, also ich finde, Barakamon hat nicht der Humor halt einfach nicht so gepackt. Den fand ich halt nicht so lustig. Aber ich denke, da gibt's Leute, die den... Also ich kenne viele Leute, die den halt dann auch ziemlich geil finden. Deswegen lasst euch da von meiner Meinung nicht irritieren. Und bei Usagi Drop nicht das Manga-Ende lesen. Ja, das Manga-Ende, das kenne ich aber schon. Aber naja, okay. Ich kenne es auch schon, deswegen... Also ich habe es nicht gelesen, aber ich weiß, was am Ende passiert. Das ja, das ist mir. Ein bisschen sehr bescheuert, sag ich mal. Und Naja, ja, dafür was hast du hat. bei Barakamon wunderschönes Japanisch. Jetzt mit den Kalligrafie, Nein, oder nein, ich meinte dieses was? Ach so, das Land Provinziale. Japanisch. Ach so, ja. Aber bei den Untertiteln, das ist ja, glaube ich, auch auf Crunchyroll, finde ich sehr schön, dass sie das in die Untertitel übersetzt haben. So, Ja, also, auf jeden Fall. dass man das dann auch, sag ich mal, so liest. Finde ich bei Nodame Kantapi ist das nämlich ähnlich, wo sie da, wo Nodame dann auch zu Hause ist und dann sprechen die auch Dialekt und dann sieht man das auch, sag ich mal, in den Untertiteln. Ja, das ist, glaube ich, du hörst ja auch ein bisschen, dass die Artikulation eine Ja. andere ist und so. Also ist schon nett, wenn dann auch sich ein bisschen Mühe gegeben wird. Wobei Ja. man natürlich nicht weiß, wie akkurat das dann ist, aber. Ach, weiter, So, Columbo. Was hast du noch gesehen? ja, jetzt fällt mir noch Planetes ein. Das habe ich auch noch vor schon einigen Wochen gesehen. Ist gut, schaut Aber Lastix Review. ja, genau, Genau, also falls ihr noch meine Review noch nicht gesehen habt, jetzt Pause, schaut euch das Review an und kommt dann zurück. ja, also gibt Ich zu da meiner dann Review auch noch nicht was mehr, hinzufügen. gibt da auch nicht mehr sonderlich viel zu sagen, außer dass, naja, Tanabe mir manchmal ein bisschen auf den Sack gegangen ist. Aber ja, Ah, ansonsten. ja, manche Figuren waren ein bisschen gewöhnungsbedürftig ab und zu. Also gerade zu Anfang war es ein bisschen. Also der Humor war ein Mir hat bisschen aber, was mir aber speziell. gut gefallen hat, war, ach, wie heißt der Typ nochmal, der mit dieser Binde am Kopf, ich glaube, der hieß, Hachimaki. ja genau, Hachimaki, der hat mir mit seiner, ja, wie soll ich es beschreiben, mit seiner, ich sag mal, ignoranten Einstellung eigentlich ziemlich gut gefallen als Hauptfigur auf jeden Fall. Ja, ich finde vor allem sehr interessant, dass es ja erst dabei Tanabe erstmal um die mehr geht und dann mehr um Hachimaki. Und ich finde auch Ja. Hachimaki den deutlich interessanteren Charakter. Ja. So, ansonsten habe ich da eigentlich auch nicht wirklich mehr zu sagen zu Planetes. Ich schau noch mal, was ich so geschaut habe. Ich fand es sehr interessant bei Planetes, dass die erste Folge eigentlich so ein bisschen Kuddelmuddel-mäßig ist, weil sie eben da ankommt und alles so neu und turbulent ist. Und trotzdem schafft der Anime es in dieser ja, aufgeheizten Stimmung oder auch das, was vermittelt wird, irgendwie so eine ruhige Atmosphäre dann über die nächsten zwei, drei Folgen auf jeden Fall aufzubauen, was mich irgendwie überrascht hatte nach der ersten Folge. Ah ja, und mir fällt noch ein, was ich noch geschaut habe, wobei ich mich mittlerweile frage, wieso ich mir das angetan habe. Die zweite Staffel Tokyo Ghoul, also da hat mich, also keine Ahnung, es behaupten halt so viele Leute, das ist die erste Staffel, die ist ja eigentlich schon nicht mehr Das ist der größte Dreck überhaupt. ja, wirklich, aber die zweite, die ist ja, die ist das wahre Übel. Und naja, also ich fand ehrlich gesagt die zweite Staffel, also ich fand die erste schlimmer. Liegt aber vielleicht auch daran, dass ich bei der zweiten Staffel nicht so sonderlich aufmerksam war, weil es wurde halt wirklich sehr schnell langweilig und hat mich eigentlich überhaupt nicht mehr interessiert, inhaltlich. Aber Kann vielleicht was? auch sein, dass du einfach an der zweiten Staffel nicht mehr mit so einer hohen Erwartungshaltung rangegangen bist. Oder was heißt hohen Keine Erwartungshaltung? Ahnung, Aber an die erste Staffel hatte ich auch keine hohe Erwartung. Ich meine, ja also gut, gut. dann also ich, als ich das gehört habe, habe ich Tokyo Ghoul, habe ich schon so gemischte Meinungen gehört und dachte mir so, okay, so schlimm kann es nicht sein. Aber es war dann halt noch schlimmer als vermutet. Also, So. was mich halt bei der ersten Staffel so, was ich bei der ersten Staffel so unerträglich fand, das war die Inszenierung, vor allem am Ende. Einfach nur noch ein endloses Rumgeschreie, das konnte ich nicht mehr ertragen. Aber das war dann in der zweiten Staffel dann weniger, auf deutlich Schreien nicht weniger. so viel. Ja, ich meine Aber halt, keine Ahnung, es hatte schon noch einigen Edge, aber es war nicht mehr so maßlos übertrieben wie in der ersten Staffel. Insofern, glaube, das Problem in der ersten Staffel ist da im Vergleich einfach, dass die erste Staffel ist noch. Da kann Kaneki ja nichts. Also da ist er zwar cool, aber er will nicht und er kann nicht und er ist eigentlich ein Depp. ist eine weinerliche Pussy. Genau, ja, keine und Ahnung, also, er ist ein laufender Shinichi oder Shinji, genau, Shinji aus Evangelion eigentlich. Und das macht's halt schwierig, wenn es eigentlich ein Hauptcharakter ist, den du ernst nehmen sollst und der eigentlich sehr, sehr krasse Fähigkeiten hat. Also ich sag mal, theoretisch könnte er jeden umlegen wie sonst was in ein paar Sekunden, was er ja dann, so wie ich das mitbekommen habe, in der zweiten Staffel ja auch macht. Keine Ahnung, also zumindest, man kann zumindest sagen, in der zweiten Staffel gibt es kein 3-4-Folgen-Finale, das einfach nur um Folter geht. Also, ja. Ja, das war schon, hat halt aufgebaut auf dieses, Diesen Edge. na, auf dieses Finale, wenn er dann der, Ja, aber das kann Finale, man also, sagen, der verbesserte Kaneki ist, ja, der das Upgrade. Hardcore, er wurde dann endlich geupgradet und so, und das ist das Ja, oder Richtige. der Pussy-Virus wurde endlich aus ihm entfernt, so zu gesehen, aber. Also ich empfand Richtig. das Ende so einen riesigen Stinkefinger, den es den Zuschauer hingehalten hat, so von Ja, wegen, auf jeden wir Fall. bauen hier was auf, so mit einer richtigen Schlacht und sowas und so, wo, haha, die Staffel ist zu Ende, fick dich. So hat Keine sich das Ahnung. für mich angefühlt, Ich so. meine, die zweite Staffel, die war auch nicht gut. Also nur, dass es klar ist. Ich meine, sie war vollkommen sinnlos eigentlich. Aber sie war halt von der Inszenierung her auf jeden Fall erträglicher als die erste Staffel. Deswegen muss ich da sagen, fand ich die erste Staffel schlimmer. Ja, aber ansonsten. Ja gut, wobei man in der zweiten Staffel, ja gut, was ich halt meine, in der ersten Staffel, da hat man ja halt diesen Jason, oder wie der hieß, halt dieser komische Ghoul da, der Ken Kennedy gefoltert hat, und ja, das war halt so unglaublich edgy, und sowas hat man in der zweiten Staffel dann teilweise auch wieder, also, nee. So oder so, solltet nicht Kokubu schauen, sondern lieber Kijeju. Es hat dieselbe Folgenanzahl ungefähr und es ist tausendmal Ja. besser. Ja, muss ich noch schauen. Eigentlich komisch, dass ich mir das nicht das angeschaut habe, stattdessen Tokyo Ghoul, Ja, was aber. stimmt mit dir nicht? Na, ich würde auch Kiseiju empfehlen. Zumindest über Tokyo Ghoul. Ja, Ich finde na gut. es wirklich sehr interessant, wie es wirklich echt so von Inhalt und auch von manchen Szenen parallel läuft, also wo es sehr ähnliche Szenen gibt. Es gibt ja, zum Beispiel, also wirklich, wo man es sehr gut vergleichen kann, es gibt die eine Szene in Kiseichu, wo, wie auch immer der Protagonist heißt, so irgendwie seine Freundin schützen will und er hat halt diesen Parasite in der Hand und der könnte halt alle von den Bösen da, ja, der könnte sie in Sekunden zerschnetzeln. Aber er will es nicht. Oder er drückt das und lässt sich von denen halt verprügeln. Und da ergibt es halt einfach Sinn, dass er sich verprügeln lässt. So. Und dann Schnitt Tokyo Ghoul. Da steht Kaneki am Fluss und brüllt so diesen blöden Polizisten an, ja, verprügel mich so lange, bis du deine Meinung über die Ghouls geändert hast. Was überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Weder vom Aufbau her, von Figuren her noch alles. Einfach nur eine unfassbar dumme Szene. Und ich finde einfach, bei Kiseichu, der passt viel mehr zusammen. Es hat auch seine Schwächen. Allen voran die weibliche Protagonistin, die einfach von vorne bis hinten überflüssig ist. Aber es ist so, was die Welt und die Geschichte angeht, so viel, viel glaubwürdiger und stimmiger. Ja, es ist einfach besser geschrieben. Ja. Fertig. Also Tokyo Ghoul ist einfach. Ich nehme jetzt mal nur die erste Staffel als Referenz, weil das als beides die Manga. Glaub, Kiseichi ist auch Manga ursprünglich, aber ein älterer. Ja, Ist das ist knapp 20 Jahre alt. halt einfach besser geschrieben als der Tokyo Ghoul Manga. Der Tokyo Ghoul Manga, ich weiß nicht, wer sich mal den Manga durchgelesen hat, wer sich da im Manga auskennt. Es ist ja ganz schöner Schmarrn, was die da noch anstellen. Ja, Also. ich hab den Tokyo Ghoul Manga nicht gelesen, mache ich vielleicht irgendwann noch, hab Ich habe jetzt es im mir Moment tatsächlich keinen mal Bock drauf, aber. vorgenommen. Also Ich habe nichts ich Besseres zu hab, ich tun. hab, ich hab mir echt mal Ich hab bessere, durchgelesen, was ich, noch kommt, wenn eine eventuelle dritte Staffel kommt. Und weil ja die zweite Staffel von Tokyo Ghoul ist ja ein mehr oder weniger Original. Ja. Die ist ja original von denen Adaption. geschrieben. Genau. Es ist der eigentliche Weg, den er mal ursprünglich gehen wollte im Manga, den er dann aber verworfen hat und den neuen Weg gegangen ist im Manga, einen anderen Weg. Aber das Ende ist grob das gleiche. Es unterscheidet sich gar nicht so sehr. Keine Ahnung, das Problem ist, dass es tatsächlich einige Leute gibt, die mir andauernd sagen, oh, du musst den Manga Tokyo Ghoul lesen, und ich denke mir nur, ach nein, ich habe schon genug Zeit mit Tokyo Ghoul verschwendet. Ich möchte ihn tatsächlich lesen, einfach nur, weil ich finde, du merkst, wenn du den Anime anschaust, dass sie teilweise wirklich Stellen ersatzlos gestrichen haben aus dem Manga. Du merkst einfach, okay, du hattest das letzte Mal, als du die Figur gesehen hast, war sie böse, jetzt ist sie plötzlich wieder gut. So, da fehlt einfach was dazwischen, da wäre noch was passiert. Ich finde, das merkt man halt echt dem Anime an, so stark an, dass ja. Ich einfach nochmal den Manga lesen möchte zum Vergleich. So. Also ich hatte Parasite gelesen und da sind auch Änderungen drin zum Anime, wobei auch Besserungen. Und ich weiß nicht, ob in Tokyo Ghoul irgendwo bessere Aspekte in Manga- und Anime-Adaptionen sind. Zumindest beschweren sich immer alle Leute über den Anime. Ja, keine Ahnung, bei Tokyo Ghoul, das ist ja dieses typische Klischee, dass man schaut sich den Anime an, sagt, er ist schlecht, dann kommen die ganzen Fans und meinen, ah, lest den Manga, der ist gut, der ist viel besser, und ja, man kennt's ja. Ist er halt nicht. Was ich anders sagen soll, außer ist er nicht. Also das, worüber sie sich aufregen, finde ich in der zweiten Staffel gar nicht so schlimm. Da gibt's einfach Dinge, die finde ich wesentlich schlimmer. Ja, zum Beispiel alles, was in der ersten Staffel passiert, so. Ich finde Tokyo Ghoul okay, ich finde es jetzt nicht schlecht. Aber ich finde definitiv die zweite Staffel besser als die erste Staffel. Ja. Weil, ja, ich finde die erste einfach nicht gut. Genug über schlechte Anime geredet. Hast du noch was gesehen? Nee, mir fällt nichts weiter ein, außer, nee, eigentlich nicht. Gut, dann darf Piktumundi. Ja, ich glaube, ich beschränke mich auf 3 Werke. Wie viel hast du gesehen, dass du dich auf 3 Werke beschränkst? Wahrscheinlich deutlich mehr. Ja, dann, hau raus. Also zum ersten hatte ich Bakemononoko, also was war der deutsche Titel? Ah, das Monster-Ding und das Biest. Ah ja, genau, in dieser Disney-Anlehnung an Die Schöne und das Biest. Umbenannt. Ja, ich war relativ enttäuscht von diesem Werk. Ich weiß nicht, was er da macht, finde ich jetzt nicht die besten Filme, aber es sind schon Sachen, die ganz gut sind oder zumindest akzeptabel. Und ich weiß nicht, für mich hat in diesem Film irgendwie gar nichts gestimmt. So. Zum einen hatte man mit der Computeranimation es nicht geschafft, irgendwie, dass es wirklich flüssig aussieht. Es hat einfach nur störend gewirkt, was ja auch häufig der Fall ist. Meinst du das am Schluss oder gab es? Nee, einfach komplett die ganze Animation fand ich sehr unpassend für seinen Stil, auch im Vergleich zu anderen Filmen. Und ich fand auch, dass die Kamerabewegungen nicht typisch das waren, was er sonst gemacht hat. Das zum einen. Und dann geschichtlich war es auch einfach sehr dünn. Du hast ja buchstäblich einen roten Faden, an dem sich abgehangelt wird. Und es ist so vorhersehbar. Und dann hast du eine Ahab, also beziehungsweise Moby Dick-Metapher drin oder Anspielung, die halt überhaupt keinen Mehrwert enthält. Ich habe auch den Sinn nicht verstanden. So, warum es jetzt unbedingt der noch raucht hat, weiß nicht. Ich fand, auf die hätte man auch verzichten können, finde ich. Ja, also ich hätte mich sehr geärgert, glaube ich, wenn ich die DVD gekauft hätte. Das ist meines Erachtens der schlechteste Hosada-Film, den es gibt bisher, was sehr traurig ist. Aber ich glaube, es ist auch der erste, in dem alleine also sonst war zum Beispiel beim letzten war auch mit Madhouse eine Kooperation vom Studio, diesmal war es nur ein Studio. Und er war auch diesmal der alleinige Schreiber, sonst hat immer noch irgendeiner mitgeschrieben. Und ich finde, das merkt man einfach. Für mich hat es gewirkt, als wäre es ein Erstlingswerk. Und das ist halt kein gutes Zeichen für so einen etablierten Regisseur. Oder was war dein Eindruck? Also wie du sagtest, er war sehr vorhersehbar. Fand ich aber nicht schlimm, weil ich finde, du hast vorhin den Disney-Vergleich mit Schön und das Biest gemacht. Ich finde, er passt ganz gut rein in so diese Kategorie Film, die man schauen kann, wenn man nichts zu tun hat, noch nicht gesehen hat. Und gerade Bock auf sowas in die Art hat, aber nichts, was man sehen muss. Also er ist nicht, weiß nicht, wenn jetzt mal ein anderes Beispiel, er ist nicht so gut, wo ich sage, Zootopia, den würde ich jedem empfehlen, mal anzuschauen, einfach weil ich den Film so gut finde. Bakemono oder Bakemono Ko, finde ich, ist so ein Film, verregneter Sonntag, ich habe gerade sonst nichts zu gucken, der tut nicht weh. Der ist nicht besonders, der macht nichts neu, der macht nichts besonders gut. Ich bin der Macht, der wird auch nichts besonders schlecht, außer vielleicht dieses Finale, aber Na, vielleicht bin ich zu kritisch. Also ich ich fand, der habe hat ein schon am bisschen auch damit Anfang ab. vieles falsch gemacht. Ihn fand ich ganz okay, der war jetzt nicht übermäßig, aber muss aber auch sagen, das ist bei mir schon länger her, dass ich den gesehen habe. Also ich bin mir jetzt auch nicht mehr ganz so sicher, wie gut ich den wirklich fand. Also. Also ich mochte seine anderen Werke mehr. Klingt für mich ein bisschen nach so Familienfilm, den man notfalls mit seiner 8-jährigen kleinen Ja, genau, Schwester oder so dafür ist er, guckt. und ich glaube aber auch, dass er dafür gewissermaßen auch gedacht ist, weil es ist halt schon auch ein bisschen wieder sein Coming of Age ja auch mit drin, auch ein bisschen geskippt wird, aber. Ja, aber Bin du hast eine ich. sehr einfache Stereotypisierung, die halt in anderen Filmen viel, also die Position der Figuren und das, was über sie erzählt wird, war in seinen vorherigen Filmen viel besser gelöst. Weil jetzt hast du den kleinen Jungen, der dann nach dem Tod seiner Mutter, der Vater ist, mit dem hat er keinen Kontakt, wird dann weggeschickt und dann siehst du die Verwandtschaft, die ihn quasi wegschickt und sie haben einfach nur schwarze Schatten im Gesicht. Und das ist halt typisch für den Film, wie schlecht einfach über so Visuelles, aber auch inhaltlich dann so diese guten und bösen Seiten versinnbildlicht werden, ohne dass man es, also es ist so platt einfach, dass es dadurch schlecht wird. Ja, es ist nicht besonders gut, das muss man, kann man schon fair sagen. Die reißen sich jetzt nicht ein Bein aus. Also nicht die DVD kaufen. Na, glaube ich auch nicht. Das ist so ein Film, wo man sagt so, ja, also was heißt nicht die DVD kaufen, nicht zum Vollpreis. Man sagt irgendwie so für 1, 2 Euro, finde ich, kann man den mitnehmen, da ist der mal ganz nett, aber es ist nichts, was du im Regal stehen haben solltest. Naja, ich hatte 9 € für die Kinokarte gezahlt und war dann doch ein bisschen erbost. Boah, ja, da wäre ich auch erbost gewesen, glaube ich. Für 9 Euro wäre ich auch. Das kann ich verstehen. Das ist so. Ja, Aber er ist ich nicht schlecht, mag. aber er ist so viel Geld nicht wert. Das ist eigentlich eher das Problem. Er ist nicht so viel wert, als dass man das alles dafür ausgeben soll. Ich mag deine Wertung nicht im Regal stehen lassen. Das finde ich gut. So sollte man in Zukunft alle Serien einteilen, ob man sowas im Ja, Regal stehen ich haben finde, lassen das will ist oder so, nicht. es ist eine Standardwertung, finde ich so. Es gibt, bei mir ist es so, wenn ich einen Film habe, oft sehe ich Filme vorher schon irgendwie. Entweder schaue ich sie im Kino oder ich leihe sie mir von diversen Freunden aus, die es überall im Guten Internet Bekannten. gibt. Genau, guten Bekannten. Und wenn sie mir dann Videotheken. gefallen, genau, Videotheken, und wenn sie mir, und wenn es dann wirklich gute Filme sind, wo ich sage, den schaue ich, den würde ich auch öfters anschauen, dann kaufe ich ihn mir auf DVD, weil ich sage, das ist er mir wert. Oder wenn ich Film so gut finde, ich sage, okay, der war so gut, den möchte ich irgendwie daheim haben, dass ich die Möglichkeit habe, den nochmal zu gucken. Aber ich finde, es gibt ganz viele Filme, die fallen in die Kategorie, die sind mal nett zum Anschauen. Geld dafür sollte man allerdings nicht zu viel ausgeben und man braucht, und daher braucht man sie auch nicht dringend. Leider fallen da auch, so als Beispiel kann ich zum Beispiel nehmen, ich habe mir jetzt im Kino angeschaut, Mechanic Resurrection und Jason Bourne. Und da war ich auch ziemlich, habe ich mich im Nachhinein schon drüber geärgert, dass ich da dann irgendwie 8 oder 9 € für die Kinokarte gezahlt habe, weil das war es nicht wert, das sind so 5-Euro-Filme. Obwohl es Blockbuster sind, waren es einfach nicht so viel wert. Kein Regalkauf, eher ein bei Gelegenheit mal, wenn es günstig hergeht. Schmuddelkistenkauf. Ja, Schmuddelkistenkauf, und gehört halt auch Bakemonoko rein, für mich. Ja, ist für mich genau dasselbe in Grün. Ja, das schließt relativ gut ab. Als nächstes hatte ich gesehen Hatalaki Man. Das ist so ein Seinen, Slice of Life, Arbeitsalltag in einem Zeitungs- oder in einem Magazinverlag, also in einem Verlag, in dem sie Magazine herstellen. Und er hat mir relativ gut gefallen dafür, dass eigentlich nicht wirklich was passiert, beziehungsweise eben in Slice of Life Manier abgehandelt wird. Aber, und das ist vielleicht auch schon an diesem Hatalaki, also diesem mühsamen Arbeiten im Titel zu erkennen, dass man hier irgendwo eine erwachsenere Perspektive hat. Und die hatte man, und das fand ich gar nicht so schlecht. Sagt er euch was? Habe ich jetzt zum ersten Mal von gehört. Die Mal-Bewertungen sehen nicht sonderlich gut aus, also Ja, es mögen passiert nicht auch so viele nicht Leute. wirklich was. Also du hast einfach so einen Büroalltag, wie keine Ahnung, in Shirobako oder anderen, oder jetzt New Game dargestellt, aber du hast ihn realistisch dargestellt, mehr oder weniger. Also so alltagsmäßig, wie es dir halt auch, wenn du sonst im Büro arbeitest, passieren kann. Und die Figuren sind auch natürlich trotzdem noch Anime-Stereotype, aber es ist trotzdem so, dass es so wirkt, als könnten Leute tatsächlich in der realen Welt so handeln und deren Probleme, auch wenn sie nur leicht angedeutet sind, sind auch glaubwürdig. Das hat mich überrascht. So, ich würde jetzt nicht super großartig, aber ist auf jeden Fall ein deutlich unterschätzter Titel im Vergleich zu dem, was sonst alles so hoch gelobt wird. Ich finde es auf jeden Fall interessant. Mein Problem ist einfach nur, wenn es etwas ist, was ich irgendwie so in der Realität haben könnte, dann weiß ich nicht, ob ich mir dann unbedingt ein Anime dazu anschauen möchte, so rein von der Prämisse her. Weil, wenn du sagst, es ist so alltagmäßig, dann klingt es schon ein bisschen langweilig, muss ich ehrlich sagen. Aber es klingt auf jeden Fall, ich habe es mir auf die Plan-to-Watch-List gesetzt. So. Es ist so diese, ich arbeite seit einer Weile in einem Büro und das ist meine Alltagsperspektive, was ja natürlich schon irgendwo einen Gegenwert in der realen Welt hat, aber wahrscheinlich für die meisten Anime-Schauer trotzdem irgendwo fremd ist. Zumindest für Weil wir die arbeiten neu alle nicht. Anfangenden. Das nicht, aber die meisten sind halt doch eher jünger und müssen sich glücklicherweise mit dem ganzen Quatsch noch nicht auseinandersetzen. Aber ja, auf jeden Fall fand ich interessant und man kann ihn auch legal streamen, ist auch nochmal ein Vorteil. Wo kann man das? Bei Viewster in Englisch mit Günstig. Untertiteln. Aber Viewstart haben die gute Qualität, weil ich glaube, als ich das letzte Mal geguckt habe, waren die immer was, ich glaube, ich wollte July in April gucken, warum auch immer. Und da habe ich das nur ziemlich verpixelt gesehen. Ich weiß nicht, haben die Ich glaube, HD die haben oder deutlich 1080? nachgebessert und auch besser funktionierende Werbung. Die haben sonst auch ein paar, glaube ich, Titel, die sich lohnen. Ich weiß nicht, wie zum Beispiel House of Five Leaves oder Kuchiko Branko. Genau, Also, das habe ich nämlich dort auch gesehen. Aber ja, da ich war die glaube, die haben Qualität so schlecht. nachgebessert. Aber Ja. ja, oh, ist doch ganz nett, wenn man sowas mal um die Ecke hat. Okay. Ja, da muss ich nicht meinen Ja. Bekannten fragen. Ja. Genau. Und dann hatte ich noch Skycrawlers gesehen gestern Abend. Sagt euch der was? Ich habe schon oft Ja, davon gehört, aber ich sag weiß mir nicht mehr was. genau so, worum es ging. Klingt nach einer Spielfigur? Nee, es ist ein. Ich muss gerade sagen, ich habe Ja, gerade ja. irgendwie so ein Transformer-artiges Monster im Kopf. Ja, nee, ganz anders. Okay. Ja, es ist ein Film von Oshii, also Mamoru Oshii. Und ich hatte wahrscheinlich zu hohe Erwartungen. Ich war doch enttäuscht. Also kann auf jeden Fall nicht mit Angel's Egg oder Ghost in the Shell oder auch Jinro mithalten, meines Erachtens. Also er hat schon gute Sachen, die er macht, aber ich gehe vielleicht kurz einen kurzen Überblick, damit ihr nachvollziehen könnt, worum es geht. Es spielt in so einer alternativen Zukunft, in der Krieg eigentlich überflüssig ist und es gibt zwei große Firmen, Lautern und Rostock, typisch deutsch, die Was? Waffen herstellen und einen Luftkrieg gegeneinander die ganze Zeit ja, im Luftkrieg sind quasi. Aber so wie es der Film andeutet, einfach nur um die Bevölkerung zu unterhalten und von ihren anderen Problemen abzulenken. Also spielen sie quasi Krieg. Ich meine, ist kein super revolutionäres Thema, gab auch schon gute Filme darüber, aber das ist so die Prämisse, aber es sind einfach so Oshi-mäßig, dass du viele stille Momente hast, die mit Musik unterlegt sind und die Atmosphäre wichtig ist. Aber für mich hat dieses Ganze mit den Flugzeugen und dass dann die ganze Zeit diese Atmosphäre durch Schießereien und Luftgefechte unterbrochen wird, hat es für mich nicht so gut gemacht. Ich weiß nicht, ob es bei mir schon vorbei wäre, wenn ich höre, dass die Firmen Lautern und Rostock heißen. Rostock ist schon sehr hart. Das ist schon eher also, ja. Naja, aber ich meine, wir sind viertgrößter Waffenexportent. Ja. Ja, aber Lautern. Dafür haben wir auch jahrelang gebraucht. Ja, Ja. aber Lautern und Aber ich Rostock. glaube nicht, aber ich glaube auch nicht, ich finde es auch ein ziemlichen Käse, weil wir Ja, Deutschen wobei du es haben auch. eher Infanteristen als Flugzeuge, wir sind eher die Panzerlieferer. Sollte sich schon ich glaube, darum geht es auch überhaupt nicht. Was? Und du kannst auch die, so die gerade wird die Geschichte auch nicht erzählt, sondern du hast eher, es ist halt, Uschi, es ist eigentlich sehr viel indirekt und du hast keinen Erzähler, sondern du hast alles nur über Kommunikation zwischen den Figuren oder das, wie sie handeln, wie die Geschichte erzählt wird. Aber im Vergleich halt zu Angel's Egg, Ghost in the Shell hast du keine religiöse Mythologie, mythologische Symbolik oder irgendwas, sondern du hast nur diese Geschichte. Und es gibt zwar Referenzen, die auch explizit genannt werden mit Camus. Und vor allem ist so eine Parallelisierung, finde ich, mit der Fremde, dass du einfach so dieses ja ein alltägliche Nichts hast und dass die Leute sich nach irgendeinem Sinn sehnen. Und das ist durchdringend zu diesem Anime. Aber ich weiß nicht, fand's als Motiv war interessant und auch diese, wir müssen Krieg machen, um die Bevölkerung abzulenken, ist auch eine interessante ja, Thematik. Aber irgendwie hat so im Gesamten für mich nicht so gut funktioniert, wie ich es gehofft hatte. Habe ich irgendjemand von euch Lust auf diesen Film gemacht? Nee. Keine Ahnung, es ist ein Oshii-Film. Insofern würde ich ihn mir schon gerne irgendwann mal ansehen, aber... Ja. Das ist, glaube ich, auch nicht sein schlimmster Film, aber ich würde auf jeden Fall eher Jinro, Angel's Egg oder Ghost in the Shell empfehlen. Ja gut, Jinro dann... muss ich noch schauen. Die anderen beiden habe ich schon gesehen. Also ja. ich weiß nicht, so schlimm kann ich mir vorstellen, kann es nicht sein. Also ich meine, der Mann hat gute Sachen gemacht. Aber ist nach einem Romanvorlage. Ich meine, das schränkt dann auch vielleicht nochmal ein. Ne? Also ich hatte auch manchmal so das Gefühl, dass sein normaler Stil irgendwie so konträr zum Inhalt gewirkt hat. Also wenn du eben nicht dieses Militärische gehabt hättest und so diese Grundgeschichte, hätte die Stimmung viel besser wirken können, meines Erachtens. Aber ich meine, er hat sowieso immer Militär in seinen Filmen. Aber so in der Form fand ich es irgendwie ein bisschen... Es hätte ansprechender sein können, sagen wir es so. Ich meine, es gibt Leute, die den Film wirklich lieben. Ja, ich weiß nicht. Wirkt hast du ihn vielleicht einfach nur nicht verstanden? Ja, ich bin mir nicht überall. So sicher. Ja, es gibt es natürlich überall, aber da ich mich gerade auch ein bisschen intensiver mit Ski auseinandersetze, bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich nicht doch verstanden habe und vielleicht das Problem. Ja. Ist schon okay, kann man sich auf jeden Fall angucken, aber ich hatte wahrscheinlich viel zu hohe Erwartungen. Oh, das schließt mich jetzt ab. Ja, dann fehlt nur noch der Georg. Ja, bei mir war es im Endeffekt ein Film und sonst nur Season-Animes, die geändert haben. Ich habe mir, glaube sogar gestern oder vorgestern erst Kimi no Na wa angeschaut, nachdem ja der mehr oder weniger auch ein bisschen groß durchs Internet ging mit der Szene, wo sich das Mädchen an die Brüste fasst. Ach, der klingt sich aus diversen Gründen groß. Hast du eigentlich eine gute Qualität jetzt gefunden oder immer noch diesen mittelmäßigen Mitschnitt? Mittelmäßig, definitiv keine High Quality, weil man hat gemerkt bei dieser vor allen Dingen bei den Kometen manchmal, dass das einfach kein HD-Stream ist, sondern einfach nur irgendwas drunter. Das merkt man, finde ich, da immer ganz nett. Ja, also deswegen habe ich mir jetzt welche nicht angeguckt, weil ich mittlerweile echt so pingelig bin und mir da echt nur das in guter Qualität angucken will, gerade von dem Regisseur. Weil ich kann es verstehen. Allerdings finde ich, dass die Optik bei dem Film tatsächlich nicht überragend ist. Also hat nichts damit zu tun, dass jetzt irgendwie die Qualität des Streams nicht gut war, sondern schlicht und ergreifend, dass es hier nichts gibt, was außer dieser Komet eben, außer so vielleicht ein, zwei Szenen, sonst wirkt leider optisch nicht so, als ob man es unbedingt in dieser Art schauen müsste. Ich habe ja nur auch von ihm bisher 5 cm per second gesehen und den fand ich optisch halt mega beeindruckend. Ja, das Level ist es definitiv nicht in meinen Augen, fix nicht. Naja, was ist denn inhaltlich zum Film zu sagen? Weil was ich mitbekommen habe, ist sehr viel Zeitreise, Schwachsinn oder sowas mit drin. Also so, ich fand den Film gut. Fairerweise, ich mochte ihn. Es ist ein Liebesfilmdrama. Das ist wichtig, dass man das weiß und das versteht. Das ist, was der Film ist, ein Liebesfilmdrama. Er hat allerdings ein, das ist eigentlich schon ein ziemlicher Spoiler, finde ich, dieses Zeitreiseelement. Er hat ein Zeitreiseelement und er hat dadurch auch ein gewisses Plothole. Und Da kommt es drauf an, wie sehr einen diese Plothole stören können. Wenn sie einen zu sehr stören, können sie einen womöglich den Film kaputt machen. Kann aber auch einfach nicht ganz so dramatisch sein. Also okay, ist halt da, macht den Film schlecht, aber er ist jetzt deswegen nicht total beschissen, sondern einfach nur nicht ganz so gut. Der Grundaufbau von dem Film ist ja der, dass im Endeffekt der Typ und das Mädchen, die tauschen die Körper. Und sie tauschen sie ab random, sie wissen also nicht wann. Sie ta tauschen die immer über Nacht, also nach dem Schlafen, das ist der Auslöser dafür. Und sie tauschen, er weiß aber, sie wissen aber nicht, wodurch es verursacht wird, es ist nicht regelmäßig und gar nichts. Und darum geht es im Endeffekt beiden. Also, wie sie das erleben im Körper des anderen, was sind die Konsequenzen für das jeweilige Leben. Und später kommt dann irgendwann dieses Zeitreiseding mit rein. Und da, gerade bei diesem Scheiß, bei diesem Zeitreiseding, merkt man eben, dass es ein, das soll ein Liebesfilm sein oder ein Liebesdrama und das, und dem ist es einfach nicht ganz so wichtig. Hier. Also, das mit den Plotholes Wie jetzt, das erklärt wird, also es ist. das ist so eine Sache. Also für mich werden Plotholes vor allem dann zum Problem. Also erstens, wenn ja, wenn es halt so viele sind, dass das gesamte Konstrukt eigentlich überhaupt gar keinen Sinn mehr ergibt, wie in Mirai-Nikki zum Beispiel. Oder Nein, auch nein, nein, es kommt, es hat was mit, es ist mehr Magie, es ist kein richtiges Plothole in dem Sinne. Es gibt Probleme, die durch dieses Zeitreiseelement auftreten. Und es wird aber auch nie erklärt, wie dieses Zeitreiseelement zustande kommt. Das ist somit unter das Ja, größte Plothole. Die gut. Frage ist, stört dich das? Natürlich, ich spoilere jetzt minimal, ich spoilere euch nicht die Story, ich spoilere nur kurz dieses Zeitreiseelement. Das wird im Film erst später aufgedeckt. Und es wirft die Frage und es stellt sich die berechtigte Frage dann, warum ist das nicht schon eher aufgefallen? Weil das hätte man definitiv eher merken müssen. Also das hätten die Figuren eigentlich im Film eher merken müssen. Aber das war nie der Fokus von dem Film. Daher finde ich das nicht ganz so dramatisch, weil das nicht der Fokus von dem Film ist. Also sagt so, Hört okay. sich für mich auch nicht so dramatisch an, kann ich jetzt nur vermuten, müsste ihn mir selber noch anschauen. Muss man anschauen, genau. Deswegen möchte ich da auch nicht zu viel spoilern, weil das Ja. nimmt schon sehr viel weg, weil das ist doch sehr am Schluss. Also man kann wirklich 90% des Films da sehr in Ruhe sehr gut schauen. Das ist überhaupt kein Problem, finde ich. Also hat er mir sehr gut gefallen. Ich würde ihn halt schon anschauen. Das ist auch, und ich finde es erstaunlich, dass ich das tatsächlich mal über einen japanischen Film sage. Ich finde tatsächlich das Ende mal nicht schlecht. Ich kann mit dem Ende leben. Ich habe danach nicht das Gefühl gehabt, dass ich, weiß ich, normalerweise finde ich die Enden immer schlecht. Hier fand ich es tatsächlich gut gemacht. War nicht Okay. zwingend schlecht. War echt ein akzeptables Ende. Sehr schön. Na, also nicht so schlimm, wie ich es einfach kenne. Da kenne ich einfach schlimmere Enden. Ja, ich habe ihn nicht gesehen, aber ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, alle anderen Shinkai-Filme gesehen und das, was eigentlich für mich ihn am meisten auszeichnet, ist die visuelle Präsentation. Deswegen fand ich, glaube ich, Garden of Words auch mit Abstand am besten. Und Ich habe nur Garden of Words gesehen und den fand ich ganz gut. Ja, aber Ja. was er für mich nicht kann, sind Geschichten erzählen. So, Es ist zumindest Geschichten stringent, erzählen. logische. Und ich finde bei Reise nach Agape oder auch selbst bei fünf ja, Sekunden, wie auch immer, ihr wisst, fällt es dann nicht so stark oder es schafft nicht so die Geschichte so zu überzeugen. Und deswegen glaube ich, narrativ, wenn das, und das hört sich einfach nach einer komplexeren Geschichte an, vor allem wenn man sich so die Zusammenfassung und so durchliest, bin ich schon eher ein bisschen skeptischer, weil für mich ist er einfach am besten Shinkai, wenn er seine visuellen Welten entwerfen kann, ohne viel jetzt da erklären zu müssen. Und das hat der Anime hier, hat definitiv visuell nicht irgendwie auf diesem Garden of Words oder 5 cm per second Level. Also ohne, dass ich jetzt die beiden Filme gesehen habe, die Bilder, die ich gesehen habe, die könntest du so nicht von dem Film machen, in meinen Augen. Das würde nicht funktionieren, ergreifend. Würdest du nicht hinkriegen. Deswegen finde ich das durchaus in Ordnung. Das ist jetzt nicht, was ich irgendwo dramatisch finde. Ja, aber gerade zum Deswegen Beispiel Reise kann nach man sich Agape war anschauen. die. Sollte man sich anschauen. Also Reise nach Ja, war Agape die? war die einzige, die finde ich, Geschichte, wo es nicht so starke visuelle Bilder hatte bisher. Also natürlich gab es auch, aber es gab nicht in diesem Hyperrealismus, der sonst für ihn typisch ist. Und da war irgendwie für mich die Geschichte einfach nicht überzeugend. Aber ich muss ihn mir angucken und dann kann ich irgendwie mein Urteil fällen. Ja, ich ja. werde mir definitiv auch angucken, wenn ein guter Freund von mir den in guter Qualität hat. Bis jetzt sehe ich das auch erstmal sehr kritisch, dass der, also vor allem, wenn man sich anguckt, wie krass der bewertet wird auf Mal und so, jetzt Platz 1 und alles, und das ist schon sehr, das riecht mir schon sehr nach überhyped, ja. Also, ja, muss man fairerweise, der Film ist gut, es ist aber ein Liebesdrama, es ist immer Füße auf den Teppich lassen, es ist ein Drama-Liebesfilm und nicht mehr, der halt ein bisschen ein übernatürliches Element hat. Fertig. Was für ein Film ist das gleich nochmal? Ja, weil ich es jetzt schon so oft gesagt habe, ich weiß. Danke. Nein, ich weiß nicht. Ich finde, es ist immer gefährlich, einfach einen Film zu sagen, okay, viele sagen, der ist gut oder der ist gerade so angesagt, dann gucke ich den und dann will man vielleicht eigentlich was ganz anderes sehen. Und dann ist man einfach immer, dann kannst du nur enttäuscht werden. Dann kannst du nicht irgendwie sagen, oh ja, stimmt, der war wirklich sehr, sehr geil. Funktioniert halt nicht. Schließen wir das ab. Kommen wir zu einem anderen viel gut Anime. Amma to Inazuma, oder wie man das erste Wort ausspricht. Keine Ahnung. Mit dem Doppel-A. Es ist ein Season-Anime gewesen, wo es im Endeffekt darum geht, ein Papa hat ein kleines Kind und die Mama ist gestorben und der Papa kann nicht kochen und er trifft dann eine per Zufall geht's dann zu einer Highschool-Schülerin und die kann auch nicht kochen und die kochen dann ab und zu gemeinsam und darum geht's und so ein bisschen um das kleine Kind und der war, das ist ein viel gut Anime, der ist nett, da sage ich mal, wenn man die erste Folge anschaut und die erste Folge daran Spaß hatte, dann hat man mit dem Anime Spaß, sonst nicht, weil der bleibt so, der verändert sich nichts, der macht keine Story groß irgendwie weiter, sondern der bleibt so, ist aber nett zum Anschauen. Von dem, was ich gesehen habe, wirkt er so ein bisschen, dass er auch so in die Schiene von Barakamon und Usagi Drop fällt. Also ich glaube ja, weil es ist ein kleines fünfjähriges Kind, von dem wir hier reden. Also nerviges kleines fünfjähriges Kind? Wirklich, es soll süß sein, es ist auch süß. Das ist schon mal positiv. Es soll kein nerviges Kind sein, das ist nicht so angedacht. Weil Kinder immer, oder was heißt immer, sehr oft dann recht nervig sind. Ja. Worüber ich, auch wenn ich nur 3 Folgen gesehen habe, ich Berserk dem Anime sagen, das ist ja Wahl für sich gewesen. Klonk. Moment, wo genau geht's jetzt? Ich war ganz kurz weg. Und ja. Einfach nur, dass man sich's oft nicht anschauen kann, in meinen Augen. Also, geht's gerade um Berserk. Ja. Gut, also genau. Den neuen Anime. Ich hab Berserk nie gesehen, hab mir gedacht, cool, neuer Anime, ich bin da einfach ein Fan von, ich tue mich ein bisschen schwer mit so älteren Animes, schaust du dir mal den neuen an, war leider überhaupt. Ja, also ich hab vom neuen Anime nur die erste Folge gesehen und ja, die erste Folge, die war halt einfach nicht gut. Ist auch nicht gut. Ja, so könnte man es gut zusammenfassen. Mit Thema Wendet. Ja, also keine Ahnung, was mich halt so gestört hat, das war vor allem in den Action-Szenen, das hat irgendwie so ganz komisch gerüttelt alles und das war ziemlich unangenehm anzuschauen. Kamerafahrten sind eine Katastrophe. Ja. Du hast keine Ahnung, wo oben und unten ist und wo überhaupt irgendwer und irgendjemand anderes. Furchtbar. Genau, ich hab dann noch so eine Szene gesehen, das war ziemlich lustig und zwar ja, da hat Guts so ein Messer, den schmeißt er auf so einen Hasen und dann kommt da so ein Metallsound. Ja, geil, oder? Er tötet den Hasen mit Metall. Also der Hase hat Metall innen drin. Das ist die Lehre. Metallenes Herz. Na, furchtbar. Kann man sich echt nicht geben. Ansonsten habe ich geguckt, was ich ganz am Anfang der Season binge gewatcht habe, weil es auf einmal rauskam, Real Life. Den fand ich cool, den kann man sich... Ansonsten war die Season eigentlich ziemlich schlecht. Mob Psycho. Ist halt ziemlicher Scheiß. Nee, sei mir nicht böse. Sehr großartig. Also ich konnte mit Mob Psycho nichts anfangen. Also ich finde, er ist One Punch Man mit einem schlechteren Hauptcharakter. Der Humor fand, ich fand den Humor besser und die visuelle Präsentation war auch viel interessanter, aber ja. Ja, interessanter trifft's. Ja, also One Punch Man hat und mich angesprochen, Psycho möchte ich mir auf jeden Fall noch anschauen. Also, keine Ahnung, vielleicht zuerst One Punch Man, dann irgendwann später mal Psycho, ist es ganz gut. So, ich weiß also, nicht, es sind zwei andere Animes und so ist ja. Auch vom Stil einfach ein bisschen anders. Ich glaube, ich habe zwei Punkte Unterschied in der Bewertung. Also es ist schon nicht ganz eindeutig. Also du siehst auch einfach, dass ein anderes Studio mit einer anderen Prämisse das gemacht hat. Aber schau auf jeden Fall nicht weiter, bis das ist das, womit wir wahrscheinlich alle übereinstimmen können. Womit? Ich habe nicht ganz verstanden. Berserk, halt dieses, ich frage mich auch ein bisschen, warum man dann als Studio überhaupt so dieses CGI dann nimmt, ob das dann wirklich reine Geldgründe sein müssen. Also ich habe den kompletten Anime gesehen und dieses Studio, was eigentlich nichts damit zu tun hat, hat davor nur irgendwelche SingStar, irgendwas Idol-Anime gemacht, auch in CGI. Und ja, das ist der erste seriöse Produktion quasi. Ja gut, da und ich man merkt das und das Problem ist einfach, da müssen nur Geldgründe im Hintergrund gewesen sein, dass dieses Studio diesen Titel überhaupt produzieren durfte. Wahrscheinlich haben die einfach nichts verlangt und ja, das Ergebnis sieht man halt. Ja, ich habe mich da auch gefragt, warum macht man sowas? Die müssen doch wissen, dass, ich meine, die Leute haben ja auch schon nicht wirklich gerade gut auf das CGI in den Filmen reagiert. Da müsste man doch eigentlich wissen, dass man das dann anders machen sollte, oder sehe ich das falsch? Das CGI in den Filmen war noch halbwegs erträglich, aber das, was ich von der Serie gesehen habe, das ist ja so grottig. Absolut. Das ist ja nochmal eine andere Stufe. Vor allem war es ja in den Filmen, das war ja nicht Full CGI, sondern das waren ja größtenteils die Massenschlachten waren CGI oder die Kämpfe an sich, da war ja noch relativ viel selbst gezeichnet. Filme sind aus anderen Gründen schlecht, aber. Ja, mich würde mal interessieren, wie die neue Berserk-Serie, habe ja nur eine Folge gesehen, was da vom Inhalt her so vorkommt. Also, soweit ich gehört habe, geht's im Großen und Ganzen um die Conviction Arc. Ist das so? Da kenne ich mich zu wenig aus, das weiß ich nicht. Ja, da bin ich überfragt. Ich kenne mich mit Berserk leider gar nicht aus und ich habe auch so das Gefühl, dass die neue Serie definitiv kein guter Einstieg ist, weil es wird sehr viel geskippt, glaube ich, oder sehr viel vorausgesetzt, dass man schon weiß. Es ist sehr, sehr strange. Ja, Berserk ist sowieso schwierig. Also, ja, du meintest ja, du hast so ein bisschen Probleme mit alten Serien. Von der Optik meistens. Ich bin da tatsächlich so ein bisschen Optik. Also, es geht weniger um Handlung. Ja, also ich denke an sich wäre tatsächlich der beste Einstieg die alte Serie. Also wenn man jetzt kein Problem mit der alten Optik hat, weil ja bei Manga, da ist es halt so, der ist da, also die Golden Age Arc ist da auch ziemlich gut, aber das hat halt dann diesen Cliffhanger und man möchte dann unbedingt weiterlesen, nur ist es danach eben nicht mehr so gut. Ja, das ist immer schade. Ja, Berserk ist ja gerade durch diese ganzen kunstvollen Malereien dann am Ende, oder die Zeichnungen, die sind ja im Prinzip Kunstdrucke am Ende. Und deswegen ist diese Adaption auch nochmal irgendwie so ein Schlag ins Gesicht für die Leute, die Berserk lesen. Ja, dabei mag ich diese ganzen großen Bilder in Berserk im Manga nicht mal sonderlich. Ja, aber also ist ein eigener Stil mit einer eigenen Atmosphäre. Und ja, der Anime macht halt alles falsch, so perspektivisch, vom Aussehen, von der Geräuschkulisse und dann in deiner Frage, sie folgen schon mehr oder weniger der Handlung, aber es werden dann auch teilweise Sachen, die wichtig sind, übersprungen und unwichtige Sachen werden integriert und man müsste, glaube ich, einen Direktvergleich machen, weil es schon ein bisschen Ich habe ja, wie gesagt, ich habe ja gehört, dass es sich da im Großen und Ganzen um die Conviction Arc dreht und ich mag die Conviction Arc nicht. Also kann ich mir da, ich sag mal, ungefähr vorstellen, was mich da inhaltlich auch qualitativ erwarten wird. Ja, viele Folter sehen und Ja, oh ja. nee, das war Ich weiß so. nicht, ob ich mich jetzt sogar Tokyo Ghoul da die Folter sehen lieber angeschaut habe. Ich weiß es nicht. Kann Naja, man nicht also. wissen. Es war einfach nichts. Es ist einfach. Ja. Ich möchte mal auch was Gutes sagen, damit wir von diesem Berserk wegkommen, was mir sehr viel Spaß gemacht hatte, was. Shokugeki no Soma, dritte Staffel war gut, ich will eine vierte. Alles, was ich da. Oder zweite Staffel für einige, aber ich sage jetzt mal vierte. Ich sage jetzt mal zweite, weil ja die erste 24 Folgen hatte. Ich fand sie gut, ich hatte Spaß dran. Das ist so wie die ersten zwei Folgen. Wer die gerne mochte, wird auch damit Spaß haben und sonst nicht. Ja, also Shokugeki no Soma habe ich noch nicht geschaut, aber das wirkt auf mich bislang so halt, dass es einfach unterhalten will. Mehr und weniger auch nicht. Richtig. Wobei mich diese Season mehr beeindruckt hat, oder ich habe, glaube ich, die Bewertung ist ähnlich, aber man hat ein bisschen weniger überflüssigen Fanservice, was ich ganz nett fand. Und man hat in diesen, gerade in diesen Gefühlen, die beim Essen hochkommen, war in der ersten Season oder in den ersten zwei ja, Staffeln, wie auch immer, ersten zwei Season, war ja sehr viel dann gleich direkt nackte Haut. Und jetzt in dieser dritten hat man es ja versucht, durch Referenzen zu lösen, beispielsweise mit diesem Kampf über JoJo's Bizarre Adventure in dem Stil oder auch in anderen Anlehnungen. Und das fand ich relativ interessant, weil es einfach so ein anderer Blick war. Ich finde Kochen einfach Das langweilig, muss ich ja, sagen. stimmt. Findet Pokémon einfach langweilig? Ach, Kochen? Kochen. Ja, also man Ja, muss ein also. bisschen was fürs Kochen auch übrig haben, sonst ist es wirklich nur fahl. Das kann ich durchaus Ich verstehen. habe dann immer so, ich bin ein Nahrungslegastheniker, was das angeht, also. Ja, ist völlig in Ordnung, muss jeder. Ich meine, ich höre gute Sachen und es sieht jetzt nicht vollkommen uninteressant aus, aber ist halt Kochen. So ein Es ist ein bisschen. Fighting Shonen mit Essen. Mit Essen. Genau, sie kämpfen mit Essen, das ist halt. Oh, jetzt hast du mich. Ja, Das es ist muss schon man halt witzig mögen. auch Das teilweise. ist schon gut gemacht, finde ich. Ich finde, das ist jetzt nicht irgendwie, sagt so, oh, schon ein ziemlicher Schaß, sondern das hat schon was. Also ich hatte damals Yakitake gesehen, beziehungsweise auch sogar die ersten paar Bände gelesen, die in Deutsch übersetzt wurden. Chapan ist, glaube ich, der andere Titel. Da geht es um so einen Jungen, der Bäcker werden will. Und im Prinzip ist es so die Vorlage für Shokugeki no Soma, beziehungsweise gleiche Protokoll. Du hast einfach so Shonen-Tropes und die versuchen halt jetzt zu backen und dann kommt halt alles so zusammen. Und dadurch, dass es aber eigentlich ums Backen geht, wirkt halt das Ganze schon so ein bisschen lächerlich oder so sehr lächerlich, dass es auch humorvoll funktioniert. Und das ist halt bei Shokugeki auch irgendwo der Fall. Ja, es nimmt sich zwar ernst, aber es wirkt trotzdem alles zum Teil sehr lächerlich, wie über dieses Essen abgehen würde, weil das ist halt so, ja. Ja, zum Es Beispiel soll hast du so eine sein. Folge mit einem Döner oder so jetzt und dann streut er irgendwas drauf und plötzlich ist es das brillanteste Gericht überhaupt, weil eben diese Zutaten, also es ist schon amüsant. Also, was auch ganz geil ist, ich habe mal ganz viel von dem Essen geht immer, dass das Umami so gut ist und so stark ist und so, yeah! Und Umami ist einfach nur der sechste, ist für Japaner der sechste Geschmackssinn, der einfach nur die Geschmacksintensität bezeugt. Das ist einfach, wenn etwas sehr viel, sehr geschmacksintensiv ist, das ist Umami. Also es schmeckt nur viel nach etwas, das heißt nicht, dass es zwingend gut danach schmeckt, sondern es schmeckt nur sehr stark nach Fisch. Ob der Fisch dann gut schmeckt und gut zubereitet ist, ist was anderes. Das macht auch dann, also da nimmt sich auch dieser Anime dann die Freiheiten raus, über gewisse Dinge nicht ernst zu nehmen, vollständig. Wobei du auch so die Unterschiede zwischen den verschiedenen Küchen auch, finde ich, in dem Anime merkst. Also im Japanischen ist ja so, dass du viel oder eigentlich alles separat anbietest und dann die meisten Sachen noch ihren eigenen Geschmack haben. Ja, das stimmt, Und das machen sie ganz da gut. liegt, glaube ich, auch schon so der Fokus drauf. Also aus der Sicht ist es natürlich auch irgendwo interessant. Das kommt vor allen Dingen in der zweiten Staffel am Schluss, also in der zweiten Hälfte nochmal sehr gut. Die erste, also die zwei Ja. Hälften, die erste Hälfte ist der restlichen Herbstauswahl, weiß nicht, wie es auf Deutsch heißen würde, und das wird beendet. Und dann geht es um zweite Phase ist die sogenannte Stagiaire, wo sie in Restaurants, in Betriebe gehen, merkt man schon ein bisschen mehr Praxis oder und auch in der Küche weil sie eben auch in eine französische Küche reingeht. Da merkt man schon die unterschiedlichen Zubereitungsarten. Das greift auch der Anime auf. Das ist schon sehr gut gemacht, finde ich. Das gefällt mir dann doch ganz gut. Ja, und was aus westlicher Sicht natürlich immer witzig ist, also, oder aus europäischer Sicht, bei uns sind ja auch viele Küchen einfach gemischt und wir haben so Einflüsse von dem Nachbar und von dem anderen. Und in Japan ist viel mehr isoliert und du hast halt japanische Küche und dann vielleicht europäische als eins sogar. Und einfach was da als irgendwelche Besonderheiten dann angeboten und gepriesen werden, ist einfach auch immer witzig, aber halt aus unserem Blickwinkel. Also ich empfehle es jedem, der ein bisschen was mit Essen anfangen kann, der es nicht komplett langweilig fühlt und der mit diesem Edgy-Faktor klarkommt, muss man ganz klar sagen, also vor allen Dingen in den allerersten Folgen der ersten Staffel ist der sehr, sehr hoch und sehr, sehr stark. Wenn man den aber überlebt, dann wird es definitiv nicht mehr schlimmer, sondern eigentlich nur noch leichter. Und ich finde besser erträglich gut. Das kann man ist doch sich schön. Auf jeden Fall angucken. Ja. Dann enden wir mit einer geschmackvollen Note. Und wow. Und um Geschmack geht's auch im zweiten Teil, in Anführungszeichen zweiten Teil, im nächsten Podcast, wo wir uns der Frage widmen, ob Anime denn nur Geschmack sind oder was auch immer, nämlich Bewertungssysteme. Und damit möchte ich... Mit extra Würze. Wow. Ja. Wow, die sind so gut. Damit möchte ich dann diesen Podcast schließen. Es war schön, dass, wenn irgendjemand hier bis hierhin gehört hat, es ist natürlich schön, dann kann er das gerne in die Kommentare schreiben oder allgemein Anregungen geben, wie er den Podcast so fand und... wieder mit Hashtag letzten... Mein Leben ist traurig. Genau, ja. Wieder mit dem Hashtag Mein Leben ist traurig, genau. Die letzten Worte gebühren natürlich den Gästen, wenn sie noch was sagen möchten oder ihre Kanäle bewerben möchten oder was auch immer.